Deutschlandfunk Kultur. Lange Nacht. Schon in der Antike war man uneins darüber. Fluch dem Alter, stöhnte Euripides, während Cicero die geschenkten Jahre als größte Freude pries. Bei rund 30 Jahren lag die Lebenserwartung damals, seitdem hat sie sich mehr als verdoppelt. Die Ambivalenz jedoch ist geblieben. Alt werden will jeder, alt sein keiner. In dieser langen Nacht geht es um die verschiedenen Facetten des Alterns. Um das Älterwerden in einzelnen Ländern und Kulturen, um den Stand der Alternsforschung, um Generationenkonflikte, Verluste und Gewinne und vor allem auch um die Möglichkeiten, die jeder einzelne Mensch hat, dem Leben nicht nur mehr Jahre zu geben, sondern den Jahren mehr Leben. Neulich feierte eine Freundin Geburtstag, ihren 63. Ein schönes Fest, heiter, unbeschwert. Irgendwann legte jemand eine CD von früher auf und es erklang der alte Hit »Du kannst nicht immer 17 sein«. Alle trällerten wir mit, lachten und sangen. Einmal, da wirst du 70 sein, dann bin ich noch bei dir. Ist ja gar nicht mehr so lange hin, sagte die Freundin später und seufzte. Wie das wohl wird? Nimm's locker, tröstete ich sie. Halt es doch einfach mit Agatha Christie. Die Krimi-Queen hatte mal gesagt, je älter ich werde, desto interessanter werde ich für meinen Mann. Ihr Mann war Archäologe. Gelächter in der Runde. Kennt ihr eigentlich schon die neueste Meldung? Fragte ein anderer Gast. Senioren verschwinden spurlos im Internet. Sie haben aus Versehen die Tasten Alt und Entfernen gedrückt. Ach ja, wenn's alles so lustig wäre. Manch ernste Zitate kamen dann natürlich auch noch zur Sprache an diesem Abend. Und schließlich einigten wir uns auf folgenden Spruch. Jung sind alle, die noch lachen. Leben, lieben, weitermachen. Ich werde jetzt in 4 Monaten 76 und ich kann es kaum glauben, weil ich merke es überhaupt nicht. Ich denke mir, 76 muss sich anders anfühlen. Insofern bin ich ein Glückskeks schlechthin. Gesund radeln, Skifahren, auf den Berg gehen. Alles, was man sich so wünscht und was ich auch schon seit Jahrzehnten, kann man sagen, mache, kann ich heute immer noch. Ab wann ist der Mensch eigentlich alt? Man sagt ja, die heutigen 50er seien die neuen 40er, die 60er, die neuen 50er und so weiter. Zumindest hierzulande fühlen wir uns immer länger jung. Das hat eine Studie ergeben. Die Differenz zwischen dem gefühlten und dem tatsächlichen Alter wird mit den Jahren sogar größer. Und wer sich subjektiv für jünger hält, als er ist, lebt nicht nur zufriedener, sondern offenbar auch länger. Vor 500 Jahren wurden die wenigsten Menschen 40. Heute liegt die durchschnittliche Lebenserwartung in Deutschland für Frauen bei 83,4 und für Männer bei 78,6 Jahren. Und jedes Jahr schraubt sie sich ein paar weitere Monate nach oben. Wir gewinnen also Zeit. Ein Glück einerseits. Doch andererseits wird es für viele alte Menschen immer anstrengender auf den Pisten des Lebens. Auch weil der gesellschaftliche Druck wächst, bis ins hohe Alter vital und attraktiv zu bleiben. Es ist schon so, dass wenn man zurückblickt auf die menschliche Geschichte, dass Jugendlichkeit so ein Ideal doch immer ist. Und das ist einfach tief in uns verwurzelt. Vermutlich nicht nur in unserer Kultur, sondern auch in unserer Biologie. Dieser Fokus auf das Jugendlichsein, die Suche nach dem Elixier der Unsterblichkeit, das hat den Menschen schon immer beschäftigt. So Professor Björn Schumacher, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Alternsforschung. Mit seinen knapp 50 Jahren, selbst eher noch ein Jungspund, beschäftigt er sich mit den Rätseln des Alterns. Warum werden manche Menschen 95, obwohl sie rauchen? Während andere, die total gesund leben, bereits mit 40 sterben? Und warum altern wir überhaupt? Die gemeinsame Evolutionsgeschichte von Mensch und Tier gibt Aufschluss darüber. Dass man erkannt hat, dass es Gene gibt, die das Altern bestimmen, das war ja so die Initialzündung der modernen Alternsforschung. Und das ist so in den 1990er Jahren losgegangen. Bei ganz einfachen Tiermodellen, da hat man angefangen, Fadenwürmer zu untersuchen und hat dabei festgestellt, dass Tiere, die eine Veränderung, wir nennen das Mutation, eine Veränderung in einem einzelnen Gen hatten, dass diese Tiere doppelt so lange lebten wie normale Tiere. Und das war der Beweis, dass es Gene gibt, die das Altern festlegen. Und genau die gleichen Gene existieren auch bei uns Menschen, die haben wir auch. Und deshalb können wir so viel verstehen aus dieser ganz einfachen Tierforschung bei Fadenwürmern, was Relevanz hat für das menschliche Altern. Lässt sich dadurch zum Beispiel auch ergründen, warum Frauen eine höhere Lebenserwartung haben als Männer? Ist etwa bei den männlichen Genen, salopp ausgedrückt, der Wurm drin? Keine Angst, beruhigt Björn Schumacher. Das Interessante ist, dass es einen Unterschied gibt zwischen der Lebenserwartung der Frauen und Männer, das ist ungefähr 4 Jahre. Das Faszinierende daran ist, dass das nicht nur uns Menschen so geht, sondern vom Bodenkäfer bis zum Elefanten kommt das auch in der Natur überall vor. Und je länger die Lebenserwartung einer Frau ist, desto mehr Enkel gibt es, statistisch gesehen. Und das ist ja das Einzige, woraus wirklich in der Evolutionsgeschichte ankommt. Wie viele weitere Träger der Gene gibt es? Die genetischen Faktoren allein sind es freilich nicht, die den Alterungsprozess der Menschen bestimmen. Mehr noch kommt es auf äußere Einflüsse und auf die Lebensführung insgesamt an. Somit gehen biologisches und kalendarisches Alter nicht immer im Gleichschritt. Beim einen tickt die Lebensuhr schneller, beim anderen langsamer. Wir wissen ja heute schon, dass Lebensstil eine erhebliche Auswirkung hat. Wir wissen aus Zwillingsstudien zum Beispiel, wo man eineiige Zwillinge hat, die genetisch identisch sind, dass diese genetischen Faktoren, die festlegen, wie altern wir, wo ist unsere Lebenserwartung, dass die nur etwa so ein Drittel ausmachen. Und 2 Drittel sind eben Lebensumstände. Das heißt, dass wir selbst sehr viel in unserer eigenen Hand haben, was wir aus unseren Genen machen. Und da wissen wir ja heute schon, dass eben regelmäßiger Sport, gesunde Ernährung, so trivial das klingen mag, positive Effekte haben können. Die spürt man aber nicht morgen, sondern die spürt man langfristig. Und deswegen ist es so schwer, sich auch daran zu halten. Denn unser menschliches Gehirn ist ja ausgelegt auf Kurzfristigkeit. Belohnung im Gehirn funktioniert kurzfristig. Ja, wenn ich ein Stück Schokolade esse, dann geht es mir jetzt gut. Und für diese langfristigen Planungen sind wir überhaupt nicht ausgelegt. Das heißt, das braucht wirklich Anstrengung. Leichter ist es da natürlich, auf die rein äußere Wahrnehmung zu achten. Das Interessante ist, dass viele Menschen so fokussiert sind auf das äußere Altern. Also wenn Sie jemandem erzählen, ich bin Alternsforscher, dann kriegen Sie oft die Frage, ja, haben Sie denn eine Creme für mich? Aber muss ich da nichts vormachen? Also selbst die beste Hauterhaltung, Botox und Faltenglättung und was es nicht alles gibt, ändert ja überhaupt nichts daran, wie alt wir im Inneren sind. Gerne der Zeiten gedenk ich, da alle Glieder gelenkig, bis auf eins. Doch die Zeiten sind vorüber, steif geworden alle Glieder, bis auf eins, klagte einst Goethe, reif an Jahren. Die damals gültige Einteilung des Lebens in 3 Abschnitte, Kindheit, Berufszeit, Alter, ist längst überholt. Inzwischen werden die späten Jahre in 2 Segmente gegliedert, 3. und 4. Alter. Das 3. Alter beginnt um die 60. Es gehört den jungen Alten, die sich selbst meist noch gar nicht zu den Alten zählen. Das vierte Alter ab 80 ist das der sogenannten alten Alten. Die Phase der Hochaltrigkeit, die sich nicht so leicht romantisieren lässt. Über alle Altersgrenzen hinweg ist das Streben nach Jugend und Attraktivität in den meisten Kulturen präsent. Nicht umsonst boomt die Anti-Aging-Industrie weltweit. Ein Mittel, das ewige Jugend verleiht, gab es allerdings bisher nur im Märchen. Der Maler Lukas Cranach der Ältere zeigt in einem Bild von 1546, wie Greisinnen in ein Wasserbecken tauchen und wundersam verjüngt herauskommen. Inzwischen ist die Suche nach dem Jungbrunnen jedoch kein Mythos mehr, sondern ein Forschungsgebiet mit erstaunlichen Erfolgen. Darauf kommen wir zurück. Babyboomer, Best Agers, Silver Surfer. Namen gibt es viele für uns, die wir nach dem Zweiten Weltkrieg zwischen Mitte der 50er und Mitte der 60er Jahre geboren wurden und nun nach und nach in Rente gehen. Natürlich sind weder die Jungen noch die Alten homogene Gruppen. Immer kommt es auf die ökonomischen Verhältnisse an, auf das persönliche Umfeld, auf Bildung und Beruf. Somit gibt es auch keinen allgemeingültigen Königsweg für ein gutes Alter. Aber aktive, engagierte Senioren leben insgesamt zufriedener. Das haben Umfragen immer wieder gezeigt. Das war ein herrlicher Moment, als man nicht mehr arbeiten musste. Man war frei, hatte keinen Chef, der einem sagt, wo es lang geht, keinen Streit mit anderen Kollegen. Freiheit pur, wunderbar. Auf einmal kann man tun und lassen, was man will. Und das öde Wort Langeweile trägt nun den eleganten Namen Muse, so die Journalistin und Autorin Cornelia von Schelling. Und plötzlich merkt man, diese Freiheit, es stinkt langweilig. Nur in den Kaffee gehen, wandern und konsumieren, das ist nichts. Und da habe ich mir überlegt, wie machen das andere alte Leute? Und so bin ich dazu gekommen, 13 Leute zu interviewen, die völlig unterschiedliche Sachen gemacht haben, nachdem sie nicht mehr gearbeitet haben. Und das war sehr spannend. Was zum Beispiel haben die gemacht? Da gibt es einen 80-Jährigen, der zaubert in Seniorenheimen und die Leute leben auf. Da gibt es eine Freundin, die in einem Flüchtlingsheim mit Kindern spielt, sie unterrichtet, mit denen schwimmen geht. Dann gibt es einen Anwalt, der hat in der Bayernkaserne, das ist eine riesen Flüchtlingsunterkunft, eine Fahrradwerkstatt aufgebaut. Und mit Obdachlosen und Flüchtlingen reparieren die Fahrräder zusammen, alle gemeinsam. Und ich habe immer mehr Leute kennengelernt, Rentner, wie man sie nennt, die plötzlich aufleben und zufrieden sind, weil sie ihr Potenzial ausleben, weil sie wahnsinnig viel zurückbekommen an Fröhlichkeit und Dankbarkeit. Und für mich ist es auch so. All diese Begegnungen können Sie nachlesen in Cornelia von Schellings Buch »Ziemlich beste Alte«. Wer Anregungen für den eigenen Unruhestand sucht, wird sicher fündig dabei. Der Mensch wird bekanntlich nicht als Couch-Potato geboren. Vielmehr hat er einen natürlichen, evolutionären Bewegungsdrang, den er sich möglichst lange erhalten sollte. Um es mit den Worten des Medizinprofessors Dietrich Grönemeyer zu sagen, turne bis zur Urne. Manch einer hält es vielleicht lieber mit dem Wahlspruch von Hildegard Knef. Ich habe ein einfaches Rezept, um fit zu bleiben. Ich laufe jeden Tag Amok. So oder so. Wer rastet, der rostet. Und das gilt nicht nur für unseren Körper, sondern auch für unser Gehirn. Wie gut also, dass es zum Beispiel immer mehr Menschen gibt, die nach dem Ende ihres Berufslebens nochmal ein Studium beginnen. Raus aus dem Job, rein in den Hörsaal. Etwa dieser ältere Herr, den ich an der Münchner Uni treffe. Gerade ist er zur nächsten Vorlesung unterwegs. Ich empfinde es als sehr angenehm, weil ich gesund bin. Ich bin sehr aktiv, mache also Sport, Bildung und Reisen. Und so das, was ich notwendigerweise auch noch machen muss, wie Steuererklärung ausfüllen oder sonstige Dinge. Das muss ich jetzt auch noch machen. Aber ansonsten habe ich ein sehr freies, sicheres Leben und kann mir die Träume, die ich so in den letzten Jahren hatte, erfüllen. Ich gehe jetzt also hier in Vorlesungen rein, nur das, was mir Spaß macht. Ich bin von Hause aus Physiker und jetzt mache ich eigentlich das, was ich gerne mal gemacht hätte, aber eben nicht Physik, und das kann ich ja. Also ich mache jetzt Geografie und Geschichte. Das sind so Dinge, die habe ich jetzt beruflich nicht gemacht. Das ist so ein bisschen brotlose Kunst, weil da muss man ja irgendwie vielleicht Hochschullehrer werden, aber das wären ja nur die Allerbesten. Und das mache ich heute. Also ich höre jetzt was über die Mesopotamier, über Stadtplanung, über Soziologie habe ich was gehört. Alles so das, was mich so interessiert. Also ich sag mal, wie Terra X, nur auf einem höheren Niveau. Und gibt es auch Verbindungen zwischen den einzelnen Kommilitonen, wenn Sie jetzt hier in der Vorlesung sind? Relativ wenig, weil man natürlich hier zum Teil auch mit den regulären Studenten zusammensitzt. Und ich habe den Stundenplan ziemlich voll. Also ich habe über 20 Veranstaltungen, gehe also von der einen zur anderen. Und zwischendurch trinke ich noch einen Kaffee und bin dann schon wieder in der nächsten Veranstaltung. Auch Musizieren ist Krafttraining fürs Gehirn, wie Neurowissenschaftler in jahrzehntelangen Studien festgestellt haben. Wer ein Instrument spielt, aktiviert dabei sämtliche Gehirnareale und bleibt somit auch im Alter geistig länger fit. Und es ist nie zu spät, damit zu beginnen, erklärt mir Professor Lutz Jenke von der Universität Zürich. Wir haben ja auch eine Studie durchgeführt, wo wir ältere Personen untersucht haben, die jenseits der Rente begannen, ein Musikinstrument zu lernen. Diese Personen hatten in ihrem Leben noch nie ein Musikinstrument gespielt. Und wir analysieren jetzt, was sich in deren Gehirne so verändert hat während des Lernens eines neuen Musikinstrumentes. Und so, was wir so auf den ersten Blick so sehen, da ist eine ganze Menge, was sich da noch so ändert. Und wenn man Wiedereinsteiger ist, also ich zum Beispiel habe als Kind Klavier gespielt und später auch und habe jetzt die letzten 10 Jahre ganz wenig gemacht und möchte wieder anfangen, das hat sicher auch was Positives dann, was meine Gehirnleistung betrifft, oder? Natürlich, natürlich. Sie haben ja diese Fertigkeiten erworben. Wir nennen das ja Fertigkeiten. Das sind uns unbewusste Prozesse. Die sind gewissermaßen abgespeichert. Die verblassen natürlich mit der Zeit, aber sie sind vorhanden. Und Sie können sie relativ schnell wieder zum Leben erwecken, wenn ich das mal so etwas prosaisch sagen darf. Das heißt, Sie werden relativ schnell große Fortschritte erzielen, wenn Sie jetzt mit dem Üben wieder beginnen werden. Prima. Und ich beginne gerade auf einem Keyboard zu spielen und ich analysiere jetzt mein Gehirn, wie es sich während des Lernens verändert. Hat sich schon was getan? Ja, zum Glück. Ja, ich bin ja ganz froh, dass sich da was verändert. Gut für Herz und Hirn ist auch Theaterspiel, ganz besonders Impro-Theater, wo nichts vorbereitet oder auswendig gelernt werden muss, sondern alles spontan entsteht, aus dem Moment heraus. Immer mehr Angebote für Ältere gibt es da, die neugierig machen. Zum Beispiel die Impro-Gruppe Ladies. Ich besuche sie in ihrem kleinen Theaterraum in München. 6 Frauen sitzen im Kreis und legen los. Ich bin ein Teppich. Ich bin die Wolle vom Teppich. Ich bin ein Klopfer. Ich gehe mit der Wolle. Ich bin die Teppichstange. Ich bin das Kind, das an der Teppichstange hängt. Ich gehe mit dem Kind, das an der Teppichstange hängt. Ich bin das Metall. Ich bin die Legierung. Oh, ich bin der Kanzler. Ja, ich habe verstanden. Regierung. Das ist die Legierung. Okay, Kanzler. Kanzler. Ich bin die Steuerreform. Ich bin das Chaos. Ich bin die Verzweiflung. Ja, genau. Ich war in einer Gruppe, so eine Art Selbsthilfegruppe für Ruheständlerinnen. Und da hatte jemand die Idee und dann habe ich gedacht, das ist toll. Ich wollte als Kind eigentlich immer schon Theater spielen. Und dann haben wir hier zusammen angefangen. Und was gibt es Ihnen? Totale Lebendigkeit, dieses Spiel wieder zu entdecken, nachdem das Berufsleben zu Ende war mit all seinen Ernsthaftigkeiten. Also das war sehr lebendig und gesundheitsfördernd für mich. Und für Sie? Ich war auch im Ruhestand und hatte vorher einen Kulturführerschein gemacht, was ja auch für Menschen ab 50 angeboten wird. Und da habe ich gemerkt, dass Theater mir ganz besonderen Spaß macht. Und dann habe ich eben durch die Ursula erfahren, dass es diese Gruppe hier gibt und bin hierher und bin seitdem regelmäßig auch schon hier. Ja. Und ich merke, wie es mich vitalisiert. Also an dem Tag, nachdem ich Theater hatte, habe ich immer das Gefühl, ich bin 20 Jahre jünger und mir gelingen die Dinge besser. Ich bin die Älteste in dieser Gruppe. Wie alt, wenn ich fragen darf? Ja, es ich. Ich werde nächstes Jahr 80. Ja, und ich hätte mir früher nie vorstellen können, dass ich in dem Alter noch Theater spiele. Aber ich habe ein Kind in mir noch und das Kind spielt gern. Und warum seid ihr ausschließlich Frauen? Wir hatten Männer, aber wie soll ich sagen, Männer ab 60 können sehr eigensinnig sein. Da gab es echt Differenzen. Ich musste mich richtig durchkämpfen und auch mit der Gruppe gab es immer wieder Differenzen. Und wir haben dann ganz bewusst entschieden, wir wollen Frauenpower, wir wollen nur Frauen. Also ich habe so ein bestimmtes Bild vom Alter in mir drin, das ist irgendwie doch so ein bisschen gehemmt. Und hier hat sich das verändert in der Gruppe, weil nochmal ganz andere Energien frei werden, die ich auch dem Alter nicht zugeordnet habe. Die Lust am Spiel, ja, ich habe auch hier wieder irgendwie die Lust an der Liebe entdeckt. Ja, ihr wisst es ja, Lust am Sex, ja, vor einigen Jahren. Da haben wir halt so Szenen gespielt, da gab es noch Männer in der Gruppe. Da haben wir also ein Stück gemacht über die Liebe im Alter. Und haben also uns verschiedene Ideen ausgedacht. Ja, und dann war das so, dass ich da mich getraut habe. Und die haben gesagt, ja, mach das. Die anderen denken ja genauso. Ja, das ist nicht schlimm, wenn du das da auf der Bühne sagst in deiner Rolle. Ja, so war das. Und ist es dann auch ins private Leben eingeflossen? Sozusagen? Richtig. Tatsächlich. Aber was die anderen eben gesagt haben, wenn man nach Hause kommt, mein Mann sagt immer, du kommst so aufgeräumt nach Hause. Mhm. Also ausgeglichen irgendwie. Es stimmt einfach, ja. Also für mich ist Theaterspielen Anti-Aging für den Kopf. Und ich glaube, das ist eine Explosion im Hirn, was da angeregt wird. Auch das soziale und politische Engagement älterer Menschen wächst. Besonders bei denjenigen mit höherem Bildungsabschluss, wie Untersuchungen zeigen. Denken wir zum Beispiel an die Omas gegen Rechts, an ehrenamtliche Mitarbeit in der Flüchtlingshilfe, im Umweltschutz oder bei den Tafeln. Rainer Böhme vertritt in seinem Buch »Die Altersrevolution« sogar die These, dass die 68er-Generation das Alter revolutioniert, indem sie es in einen überaus aktiven, selbstbestimmten Lebensabschnitt umfunktioniert. All das habe mit dem Selbstverständnis der 68er zu tun, die sich ja einst dem Marsch durch die Institutionen verschrieben hatten und damit einen tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandel auslösten. Es stimmt. Alte von heute sind mit den Alten von gestern nicht zu vergleichen. Dennoch sind die gängigen Altersklischees schwer zu überwinden, so überholt sie auch sein mögen. Willy Brandt hatte einst gesagt: Eine Gesellschaft, die das Alter nicht erträgt, wird an ihrem Egoismus zugrunde gehen. Nach wie vor werden Menschen jedoch aufgrund ihres Alters oft diskriminiert und nicht wahrgenommen. Wird heute ein alter Mensch gepriesen, so immer durch das Attest, dass er verhältnismäßig noch jung sei, geradezu noch jugendlich. Unser Respekt gilt in Wahrheit nie dem Alter, sondern ausdrücklich dem Gegenteil, dass jemand trotz seiner Jahre noch nicht senil sei. Diese Aussage des Schriftstellers Max Frisch hat unverändert Gültigkeit. Ich fühle mich nicht wahrgenommen und ich bin der Meinung, Kinder und Alte fallen einfach durch ein Loch. Wenn man sozusagen sein Nest verlässt, wird es schwierig. Ich sage immer, keiner hat uns früher gesagt, dass Altwerden so schwierig ist. Das ist so. Das ist nicht lustig. Die Schriftstellerin Sibylle Berg schreibt in ihrer Spiegelkolumne: Alte Menschen sind die Vorboten des eigenen Verfalls. Eine graue Masse, die Jüngere fast mit Ekel erfüllt, außer man ist aus Versehen mit ihnen verwandt. Die den schnellen Schritt behindern, keine App installieren können, den Planeten ruiniert haben und die nur dazu taugen, auf TikTok lustige Klamotten anzuziehen. Öfter passiert es mir, dass junge Menschen in mich reinrennen, weil sie mich nicht sehen. Alte Menschen sind eigentlich nicht da. Ich glaube, wir waren aber auch nicht besser, als wir jung waren. Alle Worte, die mit Alter anfangen, sind irgendwie negativ. Sei es alte Schachtel, Altersflecken, alter weißer Mann, alte Hexe. Das ist alles eigentlich diskriminierend und das tut manchmal auch weh. Der holländische Motivationstrainer Emil Rattelband wollte sich die Ausgrenzung nicht länger gefallen lassen. 2018 reichte der damals 69-Jährige in seiner Heimat Klage ein, um sich offiziell 20 Jahre jünger zu machen. Wir leben in einer Zeit, argumentierte er, in der man Namen, Geschlecht und sexuelle Ausrichtung ändern kann. Wieso dann nicht auch das Alter? Mit 69 sei er eingeschränkt. Er fühle sich benachteiligt und diskriminiert. Wäre er hingegen 49, bekäme er problemlos Kredite, mehr Jobangebote und vor allem auf Tinder mehr Dates mit jungen Frauen. Schließlich hätten ihm seine Ärzte ja attestiert, er habe noch einen Körper wie ein junger Gott. Rattelband ist kein Unbekannter. Ende der 90er Jahre hatte er bei RTL 2 die Sendung »Chaka, du schaffst es« moderiert. Diesmal schaffte er es allerdings nicht. Das Gericht lehnte die Rückdatierung seines Alters ab. Es gebe, so die Richter, andere Möglichkeiten, um Altersdiskriminierung zu bekämpfen, anstatt das Geburtsdatum einer Person zu ändern. 60 Jahre und kein bisschen weiser, ausgeharrten Schaden nichts gelernt. 60 Jahre auf dem Weg zum Kreise und doch 60 Jahre davon entfernt. Vielleicht sollte der holländische Motivationstrainer die Uhr einfach mal rückwärts drehen. So wie Benjamin Button in Scott Fitzgeralds berühmter Erzählung. Benjamin Button kommt als Greis auf die Welt, wird dann von Tag zu Tag jünger und stirbt schließlich als Baby. Hier ein Auszug aus dem ersten Kapitel dieser skurrilen und zugleich anrührenden Geschichte, die anno 1860 im amerikanischen Baltimore spielt. Es liest Gerd Heidenreich. Mr. Button war natürlich sehr aufgeregt. Er hoffte, es werde ein Junge werden, den man nach Connecticut aufs Yale College schicken könne, das nämliche Institut, an welchem er selber 4 Jahre lang, unter dem in Anbetracht seines Nachnamens doch wohl ein wenig Plattenspitznamen Cuff, also Manschettenknopf, bekannt gewesen war. Nervös erhob er sich an dem für das große Ereignis vorherbestimmten Septembermorgen um 6 Uhr in der Früh, kleidete sich an, rückte seine tadellos sitzende Halsbinde zurecht und eilte durch die Straßen von Baltimore der Klinik entgegen, um zu erkunden, ob wohl die Finsternis der Nacht ein neues Leben aus ihrem Schoß entlassen habe. Als ihn noch ungefähr 100 Meter vom Maryland Private Hospital for Ladies and Gentlemen trennten, erkannte er auf den Stufen vor dem Portal der Klinik Dr. Keane, den Hausarzt der Familie, der eben die Treppe herabkam und sich im Gehen die Hände rieb, als würde er sie waschen, wie es der ungeschriebene Ehrenkodex seiner Zunft verlangt. »Dr. Keane«, rief er, »ah, Dr. Keane«. Als der Doktor ihn hörte, drehte er sich um und blieb wartend stehen. Und während Mr. Button näher kam, trat ein merkwürdiger Ausdruck in seine gestrenge Medizinermiene. »Wie ist es gegangen?« stieß Mr. Button keuchend hervor, indem er auf den Doktor zurannte. »Was ist es? Wie geht es ihr? Ein Junge? Wer ist er? Was?« »So hören Sie doch auf, wirres Zeug zu reden«, sagte Dr. Keane scharf. Er war sichtlich ungehalten. »Ist es da, das Kind?« drängte Mr. Button. Dr. Keane runzelte die Stirn. »Nun ja, irgendwie schon. Mehr oder minder.« Und wieder fasste er Mr. Button mit diesem merkwürdigen Blick ins Auge. »Ist mit meiner Frau alles in Ordnung?« »Ja.« »Ist es ein Junge oder ein Mädchen?« »Also da hört sich doch alles auf«, rief Dr. Keane, und nun brach der Unmut geradezu aus ihm heraus. »Gehen Sie gefälligst hinein und schauen Sie selbst. Unerhört«, blaffte er, und dieses letzte Wort hörte sich beinahe wie eine einzige Silbe an. Dann wandte er sich murrend ab. »Meinen Sie etwa«, brummte er, »ein Fall wie dieser ist meinem Ruf als Arzt zuträglich? Noch einmal so eine Geschichte und ich wäre ruiniert, und jeder andere genauso.« Wie vor den Kopf geschlagen, am ganzen Leibe zitternd, stand Mr. Button an der Bordsteinkante. Was mochte das bloß für ein grauenvolles Missgeschick sein, das sich da ereignet hatte? Sein Verlangen, das Maryland Private Hospital for Ladies and Gentlemen zu betreten, war mit einem Mal wie weggeblasen. Nur mit äußerster Anstrengung bezwang er sich, stieg endlich die Vortreppe hinauf und trat durch die Eingangstür. Hinter einem Tisch, im trüben Licht des Vestibüls, saß eine Krankenschwester. Mr. Button schluckte seine Scham hinunter und ging auf sie zu. »Guten Morgen«, sagte sie und blickte freundlich zu ihm auf. »Guten Morgen, ich bin Mr. Button.« Als die junge Frau diese Worte vernahm, breitete sich ein unaussprechliches Entsetzen auf ihrem Gesicht aus. Sie sprang auf, als wollte sie die Flucht ergreifen, und es war nicht zu übersehen, dass sie allergrößte Mühe hatte, sich zu bezähmen. »Ich möchte mein Kind sehen«, sagte Mr. Button. Die Krankenschwester stieß einen kleinen Schrei aus. »Oh, selbstverständlich«, rief sie hysterisch. »Die Treppe hinauf, gleich da oben. Gehen Sie, nach oben.« Er trabte hinter ihr her. Sie führte ihn durch einen langen Flur, an dessen Ende sich ein Saal befand, aus dem ein vielstimmiges Gebrüll drang. Sie traten ein. Ringsherum an den Wänden stand ein halbes Dutzend weiß emaillierter Kinderbettchen auf Rollen, und an den Kopfenden hing jeweils ein Namensschild. »Also«, keuchte Mr. Button, »welches davon ist meines?« »Das da«, sagte die Krankenschwester. Mr. Buttons Blick folgte ihrem Zeigefinger, und da sah er es. Eingewickelt in eine bauschige weiße Decke und halbwegs hineingestopft in eines der Bettchen, hockte dort ein alter Mann von augenscheinlich etwa 70 Jahren. Er hatte schütteres, nahezu weißes Haar, und von seinem Kinn hing ein langer, rauchgrauer Bart, der in dem durchs Fenster hereinkommenden Luftzug irrwitzig hin und her wehte. Mit einem ratlosen, fragenden Blick in den trüben, verwaschenen Augen schaute er hinauf zu Mr. Button und fing dann unvermittelt mit greiser, brüchiger Stimme an zu sprechen. »Bist du mein Vater?« wollte er wissen. Thank you. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, das war in der Realschule, wo ich war. Das heißt, ich war vielleicht 14, 15 Jahre alt. Wir hatten im Geschichtsunterricht das Thema Griechenland. Und wir haben da gelernt, dass im antiken Griechenland die alten Menschen, je älter sie waren, umso mehr respektiert wurden, ernst genommen wurden, geachtet wurden, dass die Achtung mit zunehmendem Alter gestiegen ist. Und das graue Haar, der Bart der alten Griechen, dass das alles Symbole waren, diesen alten Herrschaften mit viel Respekt zu begegnen. Und ich fand das als junges Mädchen toll und ich fand es logisch, weil die Alten hatten die Erfahrung und in jener Zeit, wo die Menschen gar nicht so alt werden konnten, wog die Erfahrung natürlich ganz viel im Gegensatz zu heute. Also das habe ich bis heute nicht vergessen, dieses positive, wunderbare Bild der alten Menschen. Und ich hatte ja selber auch noch Großeltern. Ich glaube, das hat mir ein bisschen die Augen geöffnet, auf meinen Opa gelenkt, den ich vorher ja auch so als selbstverständlich nahm. Ich war nicht auf die Idee gekommen, ihn gezielt zu seinen Erlebnissen zu befragen, die für mich so ganz, ganz weit weg waren. Inzwischen gehöre ich selber zu den Alten und das finde ich gar nicht schön. Das heißt, ich selber habe nicht dieses Bewusstsein, ich bin ja auch Zeitzeugin für Zeiten, die für die jungen Leute ganz fremd sind. Ich bin nicht eine Schatzkammer von Wissen. Ich bin nicht die, die man fragen will nach etwas, was in der Vergangenheit gewesen ist, wie ich das erlebt habe. Also dieses positive Bild, stelle ich fest, gilt für uns heute nicht. Weil es gibt ja auch viel zu viele von den Alten. Damals bei den alten Griechen war das Alter geschätzt, weil es von denen so wenige gab. In unserer alten oder Senioreninflation, was will man mit uns anfangen? Wir werden eine Last sein. Und das ist für meine Zukunft gar nicht schön. Ich kann nur versuchen, mich gesund und fit zu halten. Aber die Würde des Alters, die repräsentiere ich ja auch gar nicht so, weil ich ja meine Jugend auch noch konserviere. Mein Erscheinungsbild ist nicht mehr das Erscheinungsbild der klassischen Alten. Ich bin keine würdige Alte. Ich bin eine flotte Alte und die will ich auch sein. Ich habe von Jugend an immer wieder nach Freundinnen und Freunden gesucht, die älter sind als ich. Bis heute. Ich habe natürlich inzwischen dadurch viele verloren, weil die zum Teil so alt waren wie meine Eltern. Für mich war das immer so toll und so interessant, mit denen zu reden, von denen zu hören, wie sie die Vergangenheit erlebt haben. Jetzt bin ich in dem Alter. Ich stelle nicht fest, dass man meinen Kontakt sucht, weil ich älter bin. Es kann aber auch sein, vielleicht bin ich noch nicht alt genug. Vielleicht muss ich noch 20 Jahre warten, bis ich 90 und gesund und fit und munter bin. Vielleicht kommt man dann auf mich zu. Das fände ich schön, weil ich selber auch das Gefühl habe, meine Haltung zum Leben, zu unserer Gegenwart, ist eine ganz andere als die von jungen Menschen, natürlich. Und ich würde gerne Werte, die man mir vermittelt hat, achtsam mit der Umgebung umgehen, Rücksichtnahme, achtsam natürlich mit unseren Ressourcen umgehen, Gradlinigkeit, Verantwortung übernehmen, sowas würde ich gerne weiter vermitteln. Das fände ich schön. Auf welche Weise kann das stattfinden? Einen Weg zurück zur Familienstruktur früherer Zeiten wird es nicht geben. Wo lässt sich dann der Kontakt zu jungen Leuten knüpfen? Oder überhaupt der Kontakt zu anderen? Angst vor Einsamkeit ist ein großes Thema für viele ältere Menschen. Ich habe auch gemerkt, dass wenn die Arbeit vorbei ist, dass dann die Kommunikationsebene kleiner wird. Man trifft weniger Menschen. Dann auch die Freundesbeziehungen. Paare gehen auseinander oder ein Partner stirbt. Es verschieben sich die Beziehungen. Ich habe beobachtet zum Beispiel, dass Frauen, wenn sie allein sind, plötzlich weniger eingeladen werden. Solange man zu zweit ist, wird man eingeladen. Allein schon seltener. Also die Möglichkeit im Alter, Kontakte zu pflegen oder gar neue zu knüpfen, sind deutlich schwerer. Umso wichtiger werden neue Initiativen und Solidargemeinschaften, wie etwa Nachbarschaftsprojekte oder auch Mehrgenerationenhäuser. Sie lassen das klassische Heim für Ruheständler alt aussehen. Anfang der 80er Jahre entstanden die ersten hierzulande. Heute sind es bereits über 500 in ganz Deutschland. Nebeneinander wohnen, miteinander leben, lautet das Motto eines solchen Hauses in München, das es seit 2021 gibt. Modern, rundum grün, mit Spielplatz, einem Begegnungscafé und guter Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel. Alt und jung leben hier also beisammen. Eben kommt ein junger Familienvater des Weges. Meine Frau und ich und unsere zwei Kinder, wir sind seit 2021 hier im Mehrgenerationenhaus in der Ludelstraße. Und im Endeffekt empfinden wir es als Stück weit unsere Verantwortung, auch Gemeinschaft zu leben und für die Älteren auch ein Stück weit da zu sein, beziehungsweise sie auch im täglichen Doing zu unterstützen. Wir sind ja zwei Drittel jüngere Leute, ein Drittel ältere Leute in etwa und wir treffen uns einmal im Monat hier zur Hausversammlung, wo wir die täglichen Aufgaben bzw. die wöchentlichen Aufgaben besprechen, unsere Vorhaben auch besprechen. Wir sehen uns so ein Stück weit auch als Inspiration bzw. als Leuchtturmprojekt. Wir versuchen auch die Nachbarschaft so ein bisschen zu inspirieren bzw. mitzureißen, veranstalten einmal im Jahr ein Sommerfest und versuchen da, wie gesagt, so auch in den Kontakt mit der Nachbarschaft zu kommen. Und grundsätzlich hier im Mehrgenerationenhaus sind wir relativ durchgemischt. Bedeutet konkret, dass wir von den Sozialschichten hier alles vertreten haben. Von alleinerziehenden Müttern bis zu höheren Akademikern haben wir hier alles mit dabei. Wir jüngere Personen finden, dass insbesondere die Alterseinsamkeit hier in München ein großes Problem ist. Als Vater von jungen Kindern habe ich natürlich das große Privileg, dass ich hier auf den Schatz der älteren Personen zurückgreifen kann. Bedeutet konkret, dass ich ja auch Unterstützung bekomme oder meine Frau und ich. Auch wenn wir mal unterwegs sein möchten oder abends mal weggehen möchten, dann haben wir auch die Möglichkeit, unsere Kinder hier auch bei den älteren Personen unterkommen zu lassen. Und im Ausgleich dazu gibt es dann so einen Aufbau von dem Schrank. Ja, solche Sachen, dass man da so ein Stück weit sich einfach gegenseitig unter die Arme greift. Ich selbst komme vom Land und mir war das Thema der Alterseinsamkeit ehrlich gesagt gar nicht so bewusst, bevor ich jetzt hier nach München gekommen bin. Und habe im Endeffekt festgestellt, dass wir Jungen dahingehend auch eine Verantwortung gegenüber den Älteren haben. Und man profitiert von der Erfahrung, man profitiert im täglichen Doing von den älteren Personen. Auch die Begegnung mit einer syrischen Flüchtlingsfamilie im Haus empfindet er als Geschenk, als Einblick in eine für ihn bislang kaum bekannte Welt. Eine ältere Frau gesellt sich zu uns. Auch für sie fühlt es sich perfekt hier an. Ich lebe hier gute 2 Jahre und ich muss sagen, es ist das Schönste, was es gibt. Weil ich habe mein eigenes Reich mit 2 Zimmern, aber hier ist jeder füreinander da. Kannst du mal kurz aufs Kind aufpassen oder mir geht's nicht gut, kannst du mir helfen, solches. Ich habe noch keinen Nagel in die Wand gebohrt, weil ich das nicht kann. Wir haben Männer hier im Haus, die können das. Sowas zum Beispiel. Also Selbstverständlichkeiten eigentlich. Mein Leben war ein bisschen anstrengend, aber hier erlebe ich einfach, dass es auch gut ist. Also gut ist, wie die Menschen miteinander umgehen, wie Familien miteinander umgehen. Das habe ich ja alles nicht gekannt. Und das macht mir eine Heidenfreude. Ich bin alleinerziehende Mutter gewesen. Meine Kinder sind jetzt erwachsen und ich hatte bis 2017 einen Partner, der mich finanziell einfach ausgebeutet hat. Das Liebevolle habe ich nicht gekannt. Und hier im Haus wird liebevoll miteinander umgegangen. Das erinnert an die wunderbare Schauspielerin Hildegard Schmal, die mal gesagt hat: Wenn man Babys nicht berührt, sterben sie. Ich glaube, das ist bei uns alten Leuten auch so. hatte schon immer, aber vor allem so in letzter Zeit, so, wo man dann doch merkt, dass man ja jetzt echt erwachsen wird und so das ernste Leben beginnt. Ich habe schon Angst vor dem Altwerden. Ich habe vor allem sehr Angst davor. Was ich halt häufig sehe, ist, dass Leute dann einfach niemanden haben, der sich um sie kümmert und der sie besucht, aber vor allem das von selbst macht und nicht aus Zwang. Und ich habe Angst, dass es so endet, dass ich dann so diese Person bin, die da niemanden hat. Also ich glaube, ich wäre auf jeden Fall die Art von Person, die sich später dann auch deswegen vor allem ein Haustier holt. Weil ich finde es schon jetzt, dadurch, dass ich alleine wohne, merke ich halt, wie das ist, wenn man wirklich länger komplett alleine ist. Da habe ich tatsächlich ein bisschen Angst vor. Schwierig. Auch manch junge Leute, wie diese 20-jährige Studentin, sind von Einsamkeitsängsten geplagt. Erst recht natürlich, wenn sie aus anderen Ländern kommen und sich hier ganz alleine zurechtfinden müssen. Für sie ist das Projekt Wohnen für Hilfe gedacht. Es vermittelt Wohnpartnerschaften zwischen älteren Menschen und ausländischen Studenten oder Lehrlingen. Ein kostenloses Zimmer gegen Hilfe im Haushalt, Begleitung zum Arzt, zum Einkaufen, zu Veranstaltungen und so weiter. Konkret, pro Quadratmeter Wohnfläche eine Stunde Hilfe im Monat. Eine Win-Win-Situation für Junge und Alte, vor allem in Ballungsräumen mit hohen Mieten, wie etwa in München. Damit so eine Partnerschaft klappt, braucht es natürlich Neugierde, Offenheit und Toleranz auf beiden Seiten. Bei dem 94-jährigen Walter Tiesler und seinen jungen Mitbewohnerinnen, Aldina aus Bosnien und Redona aus Albanien, scheint das alles gegeben. Damit ich es nicht vergesse, hast du meine Melone weggeschmissen? Ja. Ja, okay. Ich kenne dich. Es war verschimmelt, oder? Verschimmelt. Ja, da war ein kleines Stückchen. No, war viel. Ich bin ja schon alt geworden. Bei mir ist es wurscht. Ich esse so lange, wie es geht. Die beiden machen das nicht. Da gibt es dann kleine Differenzen. Aber die sollen sie machen, wie sie wollen. Aber wie ist euer Alltag ansonsten? Also wir reden über verschiedene Themen. Also wenn wir zusammen Frühstück machen oder am Wochenende, wir erzählen von unserer Arbeit. Richtig. Oder wir erzählen Geschichte von unseren Eltern, was wir gehört. Walter erzählt uns auch von wie war, wenn er gearbeitet hat. Oder er erzählt auch sehr gerne, wie hat er die Frau kennengelernt, die Martha, die jetzt nicht lebt mehr. Wie war in der Kriegszeit, hat er uns auch erzählt. Und das ist für uns sehr interessant zu hören. Wie war zum Beispiel München früher, das Unterschied mit jetzt. Und das interessiert mich sehr und das kriegen wir von Walter, diese Information. Manchmal, wenn ich komme von der Arbeit, ich erzähle ihm, was passiert ist. Und manchmal, ich bekomme einen Rat von Walter, das ist sehr gut, weil er hat viel Erfahrung. Und ja, wir reden auch über Tiere, über Fußballspiele, und weil wir schauen oft Fußballspiel zusammen, ja, im Fernseher. Ja, und manchmal, ich erzähle ihm ehrlich zu sagen, so meine persönlichen Probleme. Manchmal, ich rede mit ihm wie mit einem Opa. Und wie ist es für Sie, dass Sie mit zwei jungen Frauen zusammenleben, also praktisch auch völlig andere Eindrücke kriegen, als man normalerweise zum Beispiel im Altersheim hätte oder so? Ja, ich mag nicht ins Altersheim, weil das Haus, das gehört mir. Das heißt, ich habe es meinen Söhnen überschrieben. Und sonst ist es so, ich liege meistens auf meinen Divan, wenn sie kommen. Und dann erzählen sie mir und ich erzähle ihnen. Die jungen Leute, da bleibt man selber auch jung. Und man lernt auch die Sprache von denen. Die sprechen ja heute ganz anders als wir. Wir haben auch so Sachen gelernt für unser ganzes Leben, was wir vielleicht brauchen. Ich werde das für immer erinnern. Also ist für euch ein großer Vorteil, nicht nur jetzt finanziell, dass ihr umsonst hier leben könnt? Ja, richtig. Als ich Azubi war, das hat mir so viel geholfen. Und ich habe auch gedacht, wenn ich gehe in eine andere Wohnung alleine, ich komme zu Hause und ich bin allein. Jetzt, wenn ich komme zu Hause, ich weiß, er wartet auf mich. Und das ist auch ein Vorteil. Zum Beispiel in Bosnien, alte Leute, sie fahren nicht weg im Urlaub mehr. Sie bleiben einfach zu Hause. Sie kochen, schauen Fernseher und so weiter. Aber Walter, ich habe durch Walter gesehen, Er geht raus mit Freunden zum Essen. Er geht jeden Freitag im Stammtisch. Jeden Montag geht er im Sauna und macht Massage jede Woche. So, er genießt im Leben. Wir gehen zusammen ins Theater. Wir gehen Oper schauen und so weiter, weil er will alles, er lebt noch immer und er genießt sein Leben. Ich wollte an und für sich sterben, aber die haben mich nicht lassen, weil ich war voriges Jahr in Feldafing in der Klinik und wie sie mich dann ja operiert haben, ich habe einen Herzschrittmacher gekriegt, dann habe ich zu den Ärzten gesagt, komm, lass mich sterben, aber sie machen es nicht. Und die zwei haben jetzt gesagt, ich muss hier bleiben, ja, bis ich 100 bin. Ja, wir feiern zusammen 100. Geburtstag, ja, hat er versprochen. Ja, ja. Momentaufnahmen aus Deutschland. Was für einen Stellenwert hat das Alter in anderen Ländern und Kulturen? Welche Generationenkonflikte gibt es dort? Und wie geht man damit um? Das Alter ist schwer zu fassen, denn es ist nicht nur ein biologischer Prozess, sondern auch kulturell definiert. Unterschiedliche Kulturen haben eine unterschiedliche Sichtweise darauf. Wie akzeptiert, wie geachtet oder vielleicht auch wie isoliert alte Menschen sind, hängt von der Gesellschaft ab, in der sie leben. So war es früher und so ist es noch heute. Das Alter wurde in der europäischen Kulturgeschichte immer doppeldeutig wahrgenommen, schreibt Professor François Höpflinger von der Universität Zürich in einem Studiendossier. Zum einen wurde das Alter mit körperlichem und geistigem Verfall, Gebrechlichkeit und Nähe zum Tod in Verbindung gesetzt. Vor allem auch in der europäischen Kultur, die sich seit der Renaissance stark an der altgriechischen Ästhetik junger Körper anlehnt, wurden und werden alternde Körper besonders negativ beurteilt, speziell bei Frauen. Zum anderen wurden und werden immer wieder auch positive Seiten des Alters hervorgehoben, wie Weisheit und Gelassenheit alter Menschen oder das Alter als Erfüllung des Lebens. Die Zahl der Nachkommen, aber auch die Verfügung über Land- und Geldbesitz bestimmten das Ansehen alter Familienangehöriger. Vor allem mit der Erfindung und Verbreitung des Buchdrucks und legaler Dokumente schwand die Bedeutung alter erfahrener Menschen als Träger kultureller Traditionen. Im 16. und frühen 17. Jahrhundert wurde das Alter erstmals als Teil des Lebenslaufs thematisiert und Darstellungen der menschlichen Altersstufen wurden populär. Hund, Katze und Esel waren die Tiergestalten, die alten Menschen auf diesen Lebenstreppen immer wieder zugeordnet wurden, wobei je nach Darstellung die Hundejahre mit 50 oder 70 Jahren einsetzen. Im Verlauf des späteren 19. Jahrhunderts wurde die gesellschaftliche Stellung alter Menschen durch die raschen und tiefgreifenden ökonomischen und sozialen Veränderungen zusätzlich geschwächt, da Erfahrungswissen an Bedeutung verlor. Auch der Ausbau der schulischen und beruflichen Bildung trug zum Autoritätsverlust der älteren Generation bei, da die Jungen oftmals besser ausgebildet waren als die Alten. Der Ansehensverlust des Alters wurde durch medizinische Theorien, die Altern einseitig als degenerativen Prozess interpretierten, untermauert. Der relative Statusverlust des Alters kam beispielsweise in einer deutlich negativeren Einstellung zur Wiederheirat älterer Männer und Frauen zum Ausdruck, was im 19. Jahrhundert zum deutlich erhöhten Witwen- und Witweranteil beitrug. Im 20. Jahrhundert wurde Jugendlichkeit zu einem umfassenden gesellschaftlichen Wert und die Ästhetik junger Körper in Mode und Kultur gewann durch die Massenmedien eine rasche Verbreitung. Der Jugendkult erfuhr schon in der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg eine globale Bedeutung. Aber die Jugendkulturen und Jugendbewegungen der Nachkriegszeit haben den Trend zu einer jugendbetonten Gesellschaft noch verstärkt. Diesen Trends schloss sich ein Teil der älteren Menschen insofern an, als es auch für ältere Frauen und Männer zunehmend Mode wurde, sich möglichst jugendlich zu geben und zu verhalten. Erst seit wenigen Jahrzehnten findet eine Transformation statt, die die Chancen des Alterns positiv hervorhebt. Wobei sich diese Aufwertung, so François Höpflinger, nur auf die jungen Alten bezieht, die auch als Rentner noch gesund und aktiv sind. Bei der Generation 80 plus dagegen hätten sich die negativen Klischees eher noch verstärkt. Das antike Griechenland gilt zwar als Wiege der abendländischen Kultur, doch welche Rolle spielten alte Menschen dort? Die Forschungen des Althistorikers Ernst Baltrusch zeigen ein verblüffend uneinheitliches Bild. Während Senioren in Sparta hochgeachtet waren, wurden sie in Athen gezielt ausgegrenzt. In Sparta stand den über 60-Jährigen sogar eine politische Karriere im Ältestenrat offen. Bei gemeinsamen öffentlichen Mahlzeiten bekamen sie Ehrenplätze und, ganz unspartanisch, extra große Essensportionen. In der demokratischen Vorzeigegesellschaft des antiken Athens dagegen gab es für Menschen ab 60 keine Chance mehr auf ein öffentliches Amt. Dies, so Ernst Baltrusch, resultierte aus der Grundidee attischer Demokratie, staatliche Macht dynamisch, innovativ und schnelllebig zu halten – und Einfluss und Amt stets nur auf Zeit zu verleihen. Aber auch privat hatten die Alten nichts zu melden. Der Familienvater musste seine Rolle als Oberhaupt an seinen ältesten Sohn abgeben. Die Nachkommen waren jedoch zur Versorgung der Alten verpflichtet. Eine Art Generationenvertrag, wie Platon es formulierte. Und wie sieht es im heutigen Griechenland aus? Einem Land, in dem ein Großteil der Bevölkerung und gerade ältere Menschen in prekären Verhältnissen lebt. Sophia Jarmeniti ist jung. Sie wohnt mit Mann und Kind in München, aber aufgewachsen ist sie in Griechenland. Ich muss sagen, in Griechenland macht es Spaß, alt zu werden, denn wir sind sehr familiär alle, die Enkel, die Kinder. Oft wohnen sie noch in einem Haus, sind viele Generationen zusammen und somit wird man zwar alt, aber man bleibt auch jung, weil man eben füreinander da ist. Man passt auf seine Enkel auf. Die Enkel geben einem sehr, sehr viel zurück. Die Menschen sind füreinander da und sie lieben die älteren Menschen. Sie haben einen sehr, sehr großen Respekt auch vor älteren Menschen. Respekt in dem Sinne, dass sie ja sozusagen das, was die Jungen haben, dank den Älteren haben. Und das wollen sie ihren älteren Leuten dann auch zurückgeben. Das sind Vorbilder, sagen wir es mal so. Es sind auch Vorbilder. Also man kann es natürlich nicht verallgemeinern. Aber im Großen und Ganzen, wenn ich meine Freunde, meine Familie anschaue, man wird nicht im Stich gelassen. Es wird sich um einen gesorgt. Und ja, es ist ein Zusammenleben. Man ist nicht isoliert sozusagen, wenn man älter wird. Und natürlich, wenn man krank wird und das ist was anderes, aber wenn man jetzt von einem normalen Verlauf spricht, ist es eher ein Gewinn als eine Belastung. Natürlich gibt es zwischen jungen und älteren Familienmitgliedern sehr viele Konflikte, laute Konflikte, aber das gehört dazu zum Alltag. Wir sind laut, wir schreien, wir sind Südländer, natürlich, da geht's rund, aber zum Beispiel auch da gehen dann vielleicht die Enkel zur Oma oder zum Opa oder die vermitteln. Also klar, geht's viel lauter zu bei uns. Das sind alles Menschen, wir sind alle Menschen. Aber irgendwie schreit man's raus, habe ich das Gefühl. Also auch bei uns. Ich bin auch jemand, der gern viel rumschreit, aber dann habe ich es auch erledigt. Und hier kommt mir in Deutschland, das ist auch oft so vor, dass Sachen totgeschwiegen werden, aber das sitzt dann ein Leben lang in dir. Natürlich ist es auch immer eine Geldsache, aber auch da merkt man, auch zu schweren Zeiten, als auch die Krise in Griechenland war, haben die Alten den Jungen das Geld gegeben, dann die Jungen helfen den Alten. Und hier Im Großen und Ganzen sehe ich schon eine Abschirmung der älteren Menschen, die einsam sind, die... Ja, man sieht sie auch kaum. Also wenn man in Griechenland unterwegs ist, sind die Menschen draußen, die Jungen, die Alten. Hier ist es eher selten, dass man in ein Lokal geht und es ist so gemischt und jung und alt an einem Tisch und lachend. Und das ist mein Eindruck, mein Gefühl. Und ich kann ja von zwei Welten sprechen, weil ich in beiden sozusagen lebe. Also ich glaube, ich werde, wenn ich alt werde, vielleicht auch nach Griechenland eher gehen. Auch in anderen südeuropäischen Ländern scheint der Familienzusammenhalt intensiver zu sein als bei uns in Deutschland. Etwa in Spanien, so hört man es zumindest immer wieder. Stimmt leider nicht, korrigiert mich der Spanischlehrer Luis Sala. Man will nicht das Gesicht verlieren und deswegen stellen wir das Zusammensein von Jung und Alt immer als etwas wunderbar Friedliches und Perfektes dar. Aber in Wirklichkeit ist es nicht so. Viele Junge haben keine Arbeit und die Großeltern unterstützen oder finanzieren dann mit ihrer Rente die Familie, weil es die einzige feste Einnahme ist. Oft können die Jungen aus finanziellen Gründen gar nicht ausziehen, weil sie sich keine eigene Wohnung leisten können. Und so leben eben dann drei Generationen unter einem Dach. Das Zusammenleben ist dadurch oft sehr schwierig. Denn man muss bedenken, es sind in der Regel kleine Wohnungen von 60 Quadratmetern oder so. Die Alten bleiben dann meist in ihrem Zimmer, gehen nur zum Essen raus, aber haben kein aktives Leben in der Familie. Oft sind einem die Großeltern in der Wohnung natürlich auch lästig. Zum Beispiel, wenn man selbst in Urlaub fahren möchte, wohin dann mit ihnen? Es ist natürlich nicht in allen Familien so, aber es gibt viele Fälle, in denen die Alten zu Beginn der Ferien in eine Notaufnahme im Krankenhaus gebracht werden. Man sagt, sie seien akut schwer erkrankt und dann gibt man sie dort ab und die Familie geht in Urlaub. Das hört man jeden Sommer von Neuem. Die Eltern oder Großeltern ins Altersheim zu stecken, das macht man halt einfach nicht. Da denkt man sofort, was sagen die anderen dazu? Die Freunde, die Nachbarn, der Rest der Familie? Das geht einfach gar nicht. Das ist wirklich ein großes Problem, obwohl es manche alten Menschen in so einem Heim ja viel besser hätten. Sie könnten ihr eigenes, selbstbestimmtes Leben führen. In manchen Familien teilt man die Alten auch auf. Wenn es zum Beispiel drei Brüder sind, dann sind die Eltern oder Großeltern ein paar Monate bei dem einen, dann ein paar Monate bei dem nächsten und danach beim dritten der Brüder. Und so leben die Großeltern innerhalb eines Jahres in drei verschiedenen Wohnungen. Und wenn die einzelne Familie dann ein paar Monate frei hat, dann atmet sie auf und freut sich, denn die Alten sind eine Belastung. In Spanien ist immer die Verpflichtung da und das erzeugt Druck. Immer der Gedanke im Hinterkopf, was sagen die anderen dazu? Ich muss mich so und so verhalten, damit die anderen nicht schlecht über mich denken. Oft empfinden sich die Alten ja selbst als Zumutung, als eine Störung der Familie. Und das macht ihnen auch zu schaffen. Man muss natürlich differenzieren, Land oder Stadt. Auf dem Land war alles größer. Da war es üblich, dass man ein Haus gemeinsam bewohnte. Drei Generationen, das war einfacher. Aber heute in der Stadt ist einfach alles beengter und damit schwieriger. Wird immer älter. In Israel ist die Altersquote sogar so hoch wie kaum anderswo in der westlichen Welt. Seit seiner Gründung vor gut 75 Jahren ist das Land gesellschaftlich, politisch und religiös tief gespalten. Welche Sicht haben die unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen auf das Alter? Diese Frage stelle ich Clemens Fehrenkotte, der als ARD-Korrespondent einige Jahre in Tel Aviv gelebt hat. Israel ist ja von Beginn an und manchmal vielleicht auch schon vorher immer Einwanderungsland gewesen. Es sind jüdische Mitmenschen aus allen Erdteilen gekommen. Das hat sich dann nochmal intensiviert in den 80er, 90er Jahren, hält bis heute auch an. Und die Bevölkerung, wenn man sich anschaut, zurzeit sind es ungefähr 9 Millionen, teilt sich auf in einen säkularen Teil, der also sehr westlich geprägt ist und dann sich mit jüdischer Tradition sicherlich verbunden ist, aber jetzt nicht im strengen Glauben verbunden. Und es gibt einen orthodoxen Bevölkerungsanteil, der liegt gegenwärtig so bei 13%, die sich streng nach der Tora, nach der Auslegung des Gesetzes richten und die auch ganz gezielt zusammenwohnen. Und beide Bevölkerungsteile sind sich mitunter nicht unbedingt grün. Und wie definiert sich das Alter in der orthodoxen Bevölkerung? Wie geht man dort mit alten Menschen um? Respektvoll, die sind anerkannt. Sie waren durch alle Generationen, wenn die als kleine Kinder aufwachsen, in den Familien über Ehemänner mit vielen Kindern, die Ehefrau, dann werden sie dann auf einmal Großeltern. In dieser gesamten Zeit wird den Älteren und auch den Alten großer Respekt zugemessen. Sie werden auch um Rat gefragt. Sie werden nicht irgendwie zur Seite gestellt. Und das bezieht sich jetzt nicht auf das Patriarchische, was man sagt, also der Mann ist da das Entscheidende, sondern oftmals hat man auch den Eindruck, dass innerhalb der, sagen wir mal, engsten Familie, dass da auch die Frau des Hauses, auch die, wenn man das sagen darf, die alte Frau des Hauses, eigentlich schon eine ganze Menge auch zu sagen hat. Und darauf wird dann also auch gleichermaßen Rücksicht genommen. Also man ist dort auch nicht alleine. Also das ist, glaube ich, dieses Schicksal, dass man sagt, also ich muss jetzt alleine alt werden oder so, trifft dort überhaupt nicht zu. Wenn Sie sagen, dass die alten Frauen auch sehr geachtet und um Rat gefragt werden und wirklich was zu sagen haben, was sagen dürfen, dann entspricht das aber nicht unbedingt der Situation der jungen Frau, denn die ist ja doch mehr im Hintergrund bei den Orthodoxen. Das heißt, wird man erst im Alter sozusagen würdiger und wichtiger? Es geht natürlich schon über die Rolle als Mutter und dann als Großmutter. Junge Frauen, die rein heiraten oder zum Teil im sehr, sehr jungen Alter ja, verheiratet werden oder auch, da ist komplette Unterordnung. Dort ist Folgsamkeit, dort ist die Kleidungsvorschrift. Sie können im Prinzip dort nur folgsam sein. Und mein Eindruck ist immer der gewesen, dass je älter die Frauen werden, je älter die Kinder werden, Erwachsene werden, ihre eigenen Familien gründen, desto mehr geht die Suche der Jüngeren zur Mutter oder Großmutter, die dann auch um Rat gefragt wird. Das ist eine ganz andere Rolle zu Ende ihres Lebens, wenn man das so sagen darf, als zu Beginn. Und wer sorgt finanziell für die Alten? Also wer zahlt die medizinische Versorgung, die Rente und so weiter? Ist das der Staat oder müssen das die Kinder und Enkel auch übernehmen? Die ultraorthodoxe Bevölkerung wächst ja auch beständig. Also diese Frage der Vorsorge, Zahlungen, dafür ist gesorgt. Und was vielen säkularen Israelis sicherlich dann auch oft durch den Sinn geht, dieser Bevölkerungsanteil wächst. Die Projektionen sind ungefähr in 10 Jahren, ist vielleicht bei 18% der Bevölkerung. Und man hat dazu noch, das darf man nicht vergessen, 20-21% der Bevölkerung im Staat Israel sind arabischer Herkunft. Das heißt, der Anteil derjenigen säkularen jüdischen Israelis, die dann sagen, wir müssen das alles tragen, wir müssen das alles leisten, wir müssen zur Armee, wir schicken unsere Kinder zur Armee, da gibt es Spannungen. Das ist ganz klar und das ist auch nachvollziehbar. Man sagt, das ist einfach nicht zu tragen. Das geht dann hin auch bis ins Bildungswesen, dass da einfach in den orthodoxen Schulen nicht die Kenntnisse des 21. Jahrhunderts, die junge Leute brauchen, Kinder und Jugendliche, damit sie in einer Arbeitswelt und nicht in einer frommen Gebetswelt bestehen, die natürlich die restlichen Steuerzahler bezahlen. Und wie ist es in der säkularen Welt in Israel? Wie schaut man da aufs Alter? Ich habe immer den Eindruck, bei den alten Männern sozusagen, also die haben ihre Freundschaften, das ist bei denen ein ganz wichtiger Bestandteil. Das Land ist jetzt neulich erst 75 Jahre alt geworden. Das heißt also, die jetzt 70, 75 und älter sind, haben ihre besten Freunde in der Armeezeit kennengelernt. Das ist so ein relativ festes Band. Das haben sie in anderen Gesellschaften nicht. Da sieht man dann vormittags tatsächlich die Freunde dann beim Kaffee oder beim Schachspiel oder sitzen einfach nur auf einer schattigen Parkbank und haben jemanden, mit dem sie seit langem, seit ihres Lebens vertraut sind. Bei den säkularen israelischen Frauen, wenn die älter sind, die emanzipieren sich noch viel mehr. Die machen tatsächlich die Dinge, das geht von Naturschutz über künstlerische Leidenschaften, die sie immer mal hatten und jetzt dann auch ausüben können, bis hin zum politischen Engagement. Also bei diesen ganzen Massendemos, da sind zum Teil wirklich, ich will nicht gerade sagen, die kommen im Rollator, das wäre jetzt ein bisschen salopp gesagt, aber doch, es sind sehr viele alte Frauen auch da. Und wie ist es in der palästinensischen Bevölkerung, das Altwerden? Das ist eine ganz andere Nummer. Warum? Weil die palästinensische Bevölkerung, und wir sprechen insgesamt von 5 Millionen Menschen, 2 Millionen im abgeriegelten Gazastreifen und 2,5 Millionen in dem besetzten Westjordanland und mehrere hunderttausend im annektierten Ostteil Jerusalems, wenn die alt sind, sie haben mit Ausnahme ihrer Familie nichts Schönes erlebt. Sie haben nie ein frei bestimmtes Leben führen können. Da geht es nicht um die westlichen Vorstellungen von Altwerden. Das ist ganz anders bei palästinensischen alten Menschen. War es ein Grundpfeiler der meisten afrikanischen Gesellschaften. Kinder sorgen für ihre alten Eltern. Je mehr Kinder man hatte, desto besser. Diese Tradition bröckelt inzwischen mehr und mehr, zumindest bei der Landbevölkerung. Viele junge Menschen sind in die Stadt gezogen, in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Die Alten blieben zurück und ernähren sich mehr schlecht als recht. Zwischen der Stadt und der Landbevölkerung klafft eine große Schere, ebenso wie zwischen Arm und Reich. Die Achtung vor dem Alter gilt allerdings generell nach wie vor, berichtet Antje Diekans, Korrespondentin für Ost- und Zentralafrika. Wenn wir mal auf Kenia gucken, wo ich lebe, da ist es schon generell so, dass man alten Leuten doch mit sehr viel Respekt begegnet. Also dass ganz klar ist, gerade bei älteren Männern, dass die Meinung halt was zählt. Es gibt in den Volksgruppen da auch immer noch so etwas wie die Gruppe der Elders, also der Älteren, die so eine Art Nebenregierung tatsächlich sind, könnte man sagen. Also von denen man sich zum Beispiel dann auch für manche Sachen okay durchaus noch holen muss. Also sei es jetzt je nach Volksgruppe vielleicht einmal für eine Heirat oder wenn man irgendwo ein Haus bauen möchte. Also das sind dann tatsächlich so die alten, weisen Männer, die so ein bisschen mitregieren. Sie sprechen dezidiert die Männer an, das heißt die Frauen, die alten Frauen haben nicht diese Stellung, dass sie so gewürdigt werden und geachtet werden. Ja, in Teilen schon, aber da gibt es wirklich nochmal Unterschiede. Das merkt man auch schon an der Bezeichnung. Also im Swahili gibt es ein Wort, also Swahili, die Sprache, die hier in vielen Ländern in Ostafrika gesprochen wird, das ist Mzee. Und das ist so ein Ausdruck für einen alten Mann, aber gleichzeitig eben ein Ausdruck voller Respekt. Also man hat zum Beispiel auch frühere Präsidenten, die dann auch schon etwas betagter waren, auch oft auch einfach als Mzee bezeichnet. Und da gibt es jetzt für Frauen gar keine parallele Bezeichnung. Aber generell ist es schon auch so, dass ältere Frauen mit Respekt auch angesehen werden und dass auch die dann in den Familien das Sagen haben. Generell kann man schon sagen, sind ältere Menschen auf jeden Fall Respektpersonen. Und wie ist es mit der Gesundheitsversorgung für diese respektierten Personen? Müssen das die Kinder, die Enkel übernehmen? Ja, die Kinder sind ja generell sowohl die Rentenversicherung als auch die Altersversicherung in vielerlei Hinsicht. Und ja, das ist dann oft so, dass die Kinder dafür verantwortlich sind oder vielleicht sogar die Enkelkinder. Also bei den meisten ist es dann so, dass sie zu Hause im Kreise der Familie alt werden und sich auch die Verwandten um sie kümmern. Die junge Generation wird sich ja irgendwann auch dagegen wehren, dass auf ihren Schultern alles abgeladen wird? Ja, also da sind wir, glaube ich, hier tatsächlich noch nicht so weit, was auch dann wieder damit zu tun hat, was wir am Anfang schon hatten, dass man hier einfach viel Respekt gegenüber den Älteren hat und dass es auch einfach so eine lange Tradition ist. Und man muss auf der anderen Seite auch sagen, dass Eltern hier auch wiederum sehr viel in ihre Kinder investieren. Also jeder, der es sich irgendwie leisten kann, schickt seine Kinder auf bessere Schulen, also was dann auch immer bedeutet, dass man ein recht horrendes Schulgeld bezahlen muss und wo dann hinterher gesagt wird, guck mal, ich habe dir jetzt das ermöglicht und jetzt bin ich aber dran, also jetzt musst du dich wiederum um mich kümmern. Und das ist also dann schon auch in Teilen immer noch so ein System, das funktioniert. Also dass es jetzt so Debatten gibt wie in Deutschland, die Jüngeren tragen die Älteren und das muss irgendwie anders organisiert werden, das ist jetzt hier tatsächlich noch nicht so. Auch in Indien waren alte Menschen früher traditionell in die Großfamilie integriert. Doch diese Großfamilien sind ein Auslaufmodell. Die Betreuung der Alten wird von den Jungen immer mehr als Zwang angesehen, was dazu führt, dass alte Menschen oft entwürdigenden Situationen ausgesetzt sind, gedemütigt oder sogar verjagt werden. Untersuchungen zeigen, dass sowohl auf dem Land als auch in den Städten mehr als 30% der Alten alleine leben, 40% von ihnen unterhalb der Armutsgrenze. In China hat sich ebenfalls vieles umgedreht. Zwar herrscht auch dort die Tradition, dass sich die Jungen um die Alten kümmern. Doch durch die Ein-Kind-Politik ist das für die jüngere Generation mittlerweile kaum mehr zu schaffen. Die meisten Chinesen, die seit 1980 geboren wurden, sind Einzelkinder und tragen somit jeweils ganz allein die finanzielle und moralische Verantwortung für Eltern und Großeltern. Dies ist sogar gesetzlich verankert. Zugleich ist China eine alternde Gesellschaft, die auch noch rasant wächst. China-Korrespondent Benjamin Eisel. Ja, die Ein-Kind-Politik, die hat China sehr geprägt. Sie galt ja vor 35 Jahren und sie galt für fast alle in China. Es gab Ausnahmen, ethnische Minderheiten zum Beispiel, die durften mehr als ein Kind haben. Aber für die allermeisten war es eben sehr beschränkt und es wurde auch extrem hart durchgesetzt. Es gab saftige Geldstrafen für Familien, die mehr als ein Kind hatten. Manche Menschen haben ihren Job verloren. Deswegen, es sind ganz viele tragische Dinge passiert in dieser Zeit. Hunderttausende Kinder, vor allem Mädchen, wurden wegen der Ein-Kind-Politik ausgesetzt, kamen in Waisenhäuser und wurden dann auch häufig später zur Adoption freigegeben und an Adoptiveltern auch im Ausland vermittelt, ganz viele. Dann gab es Zwangsabtreibungen. Das sind natürlich auch alles massiv Verletzungen der Menschenrechte. In den letzten Jahren, seit 2015, wurde immer mehr gelockert. Inzwischen darf man 3 Kinder haben und man möchte jetzt sogar, dass die Familien mehr Kinder bekommen. Die Geburtenrate ist aber dennoch auf einem neuen Rekordtief offensichtlich. Das heißt, die Leute, die haben jetzt sozusagen sich an den Zustand der Ein-Kind-Politik oder des Kein-Kind-Habens gewöhnt und sind da nicht mehr irgendwie erpicht darauf, Kinder zu haben. Genau, also viele wollen gar keine Kinder mehr haben oder zumindest nicht mehr als ein Kind. Die Geburtenrate geht immer weiter zurück. Wir sehen eine Gesellschaft von Einzelkindern. Wir sehen einen Männerüberschuss, weil viele Mädchen abgetrieben wurden. Traditionell gelten Jungen als bessere Kinder. Sie verdienen traditionell mehr. Sie geben auch den Familiennamen weiter. Also wenn man nur ein Kind haben darf, dann wünschen sich bis heute viele Familien einen Jungen. Aber dieser Männerüberschuss schafft natürlich weitere Probleme in der Gesellschaft. Es gibt viele Männer ohne Frau. Es gibt aber auch eine zunehmende Gewalt. Und wir haben eine überalternde Gesellschaft. China altert schnell, zu schnell, sagen viele Experten. Und die Bevölkerung schrumpft. China ist nicht mehr das bevölkerungsreichste Land der Welt mit seinen rund 1,4 Milliarden Menschen. Inzwischen hat Indien mehr Einwohner und China schrumpft weiter. Und wie geht die Gesellschaft denn mit den alten Menschen um in China? Denn jede vierte Person ist ja bereits über 60. Ja, das ist etwas widersprüchlich, denn auf der einen Seite werden alte Menschen, ältere Menschen geehrt in der chinesischen Gesellschaft. Sie gelten etwas ganz Besonderes als weise Menschen, die Wissen weitergeben. Großeltern werden in Familien hochgehalten und man verhält sich gewöhnlich sehr respektvoll gegenüber alten Menschen. Das ist das eine, aber das andere ist, dass die chinesische Gesellschaft gar nicht in der Lage ist, all diese alten Menschen zu pflegen. Es gibt nicht die Infrastruktur und es ist auch nicht der Wohlstand da, um die Alten aufzufangen, gerade in einer solch großen Masse, wie es jetzt auf China zukommt. Die Gesundheitsversorgung ist häufig sehr schlecht in China. Und so ist es eben so, dass die alten Leute im Normalfall von ihren Kindern gepflegt werden. Das heißt, die Einzelkinder tragen die Last der ganzen Familie offensichtlich. Ganz genau. Diese Kinder müssen sich dann um die Eltern kümmern, haben häufig auch keine Wahl. Das beschränkt auch viele Leute darin, wo sie hinziehen können, was sie beruflich machen können, weil man eben diese Verantwortung hat, seine Eltern zu pflegen. Das sieht man schon häufig in der Gesellschaft, dass das auch Probleme verursacht. Was ist jetzt mit Eltern, deren Kind vielleicht ins Ausland gezogen ist oder vielleicht hat man gar keine Kinder? Das versucht man zunehmend auch über Technologie, über künstliche Intelligenz aufzufangen in der Pflege. Da gibt es alle möglichen Versuche, auch mit Robotern, mit Videotelefonie. Großflächig ist das noch nicht im Einsatz in China. "2050 wird es weltweit genauso viele alte Menschen geben wie Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren. Insgesamt mehr als 2 Milliarden. Die Mehrheit der Senioren lebt in Entwicklungsländern und dort vielfach in Armut und sozialer Ausgrenzung. Auch in Südamerika wächst der Anteil der Alten, ohne dass die Länder ausreichend vorbereitet sind auf die Herausforderungen, die sich dadurch ergeben." Wie leben zum Beispiel alte Menschen in Argentinien? Natürlich besteht auch dort, wie überall in Lateinamerika, ein großes soziales Gefälle. Für die Reichen ist das Alter, weiß Gott, erträglicher als für diejenigen, die in Elendsquartieren hausen. Aber auch in finanzieller Sicherheit ist nicht alles Gold, was glänzt, erzählt mir die 73-jährige Graciela aus dem wohlhabenden Hafenviertel von Buenos Aires. Die Jugend hier lebt doch sehr ihr eigenes Leben. Genau wie auch die mittleren Jahrgänge, die voll mit sich und ihrer Arbeit beschäftigt sind. Ich kann verstehen, dass sich die meisten von ihnen nicht um die Alten kümmern. Früher war das anders. Alte und Junge haben zusammengelebt. Die Kinder haben sich um die Eltern gekümmert. Aber vor vielleicht 40 Jahren fing es an, sich grundlegend zu verändern. In der Provinz ist es noch etwas besser. Da kümmert man sich mehr umeinander. Natürlich gibt es auch hier in Buenos Aires Unterschiede, aber im Wesentlichen ist es heute schon so, dass man getrennte Wege geht. Ich bin alleine und es ist okay für mich. Wie es später mal wird, darüber mache ich mir noch nicht so viele Gedanken. Ich habe eine Freundin, die ist 91 und lebt noch völlig unabhängig. Ich glaube, man darf nicht kalendarisch denken. Dann geht es einem besser. No vive de acuerdo al calendario, va mejor la cosa. Daniel, ein 37 Jahre junger Taxifahrer, mit dem ich in Buenos Aires unterwegs bin, ist entsetzt darüber, was in seinem Land heutzutage zwischen den Generationen abgeht. Der jungen Generation fehlt einfach der Respekt. Das ist schon seit den 2000er Jahren so. Die knallen sich voll mit Drogen, mit Alkohol. Niemand von ihnen respektiert die Alten mehr. Uns hat man noch zu Achtung den anderen gegenüber erzogen. Das findet heute ja gar nicht mehr statt. Heute ist es genau umgekehrt. Heute muss der Vater vor seinem Sohn Respekt haben, aufgrund unserer heutigen Gesetzgebung. Wenn du deinen Sohn anschreist, kann er dich verklagen. Erst recht, wenn du ihn schlägst. Heute denkt der Sohn, er kann den Vater erziehen und nicht umgekehrt. Und das alles eben, weil unsere heutigen Gesetze der Jugend sehr viel Freiraum geben. Viel Freizügigkeit. Alles ist erlaubt. Die Alten dagegen bekommen oft nicht mal 40.000 Pesos Rente. Das kann gar nicht funktionieren. Das heißt, eigentlich müssten die Kinder ihre Eltern unterstützen. Aber real ist es eben genau umgekehrt. Die Alten zahlen die Zeche. Die Rentner sind sehr allein. Viele sind in Altenheimen, eben weil sie nicht mit ihren Kindern und Enkeln rechnen können. Und dort bleiben sie dann bis an ihr Lebensende. Natürlich regen sich die Alten darüber auf. Sie werden deshalb krank. Ich glaube, viele sterben mehr wegen Traurigkeit als aufgrund von Krankheiten. Das ist die Realität von heute. Sie bekommen keine Hilfe. Sie werden nicht anerkannt, trotzdem sie das Land mit aufgebaut haben, Wohlstand geschaffen haben. Das wird alles nicht gewürdigt. Vilcabamba ist ein Bergdorf im Süden von Ecuador. Das Leben dort war einst ein langer, ruhiger Fluss. Die Menschen wurden älter als anderswo. Hundertjährige gab es zuhauf. Vielleicht wegen des mineralhaltigen Quellwassers, des gleichbleibend milden Klimas oder des harmonischen Miteinanders der Dorfbewohner, so die Vermutung. 1955 berichtete ein US-Mediziner zum ersten Mal über dieses lateinamerikanische Shangri-La, das frei war von Krebs und anderen Plagen der Zivilisation. Damit lockte er Neugierige aus aller Welt an, die auch gerne da leben wollten, wo man offenbar problemlos steinalt werden konnte. Immer mehr reiche Amerikaner ließen sich im Lauf der Jahre hier nieder, was Vilcabamba allerdings nicht besonders gut tut. Im Jungbrunnen plätschert heute leider nur noch trübes Wasser. Auch in Japan, auf der griechischen Insel Ikaria und auf Sardinien gibt es Hotspots der Langlebigkeit. Viele wohlhabende ältere Semester bevorzugen allerdings das amerikanische Sun City, eine Art Paralleluniversum im Bundesstaat Arizona. Sun City ist die größte Seniorenkolonie der USA. Ein Querschnitt durch den alt gewordenen Mittelstand des Landes. Der Autor Peter Pursche hat das Faltenreich vor einigen Jahren besucht. Es ist eine Welt der karierten Nylonhosen, der sanften Pastelltöne, der rasierklingenscharfen Rasenkanten, der Bedächtigkeit und des unbedingten Willens zum Positiven. Es ist ein Planet, auf dem man nach Kräften versucht, den Tod zu ignorieren, während man ihm doch schon so nahe ist und nicht vergessen darf, rechtzeitig die Batterien des Hörgeräts zu wechseln. Böse Zungen bezeichnen die Stadt als Inkontinent. Knapp 50.000 Pensionäre wohnen hier unter dem ewig blauen Himmel, zugewandert aus allen Staaten der USA und aus mehr als 50 Ländern der Welt. Sie wollen das letzte Drittel des Lebens wie auf einer trockenen Kreuzfahrt verbringen. Gegen den Jugendwahn der restlichen Welt setzt man in dieser Kommune auf die Arroganz des Alters. Wer jünger ist als 55, darf hier nicht wohnen. Spielplätze und Schulen gibt es in dieser Stadt nicht. Kinder und Jugendliche haben einen Status wie Außerirdische. Sie dürfen Oma und Opa zwar besuchen, aber nicht zu lange. Kindergeschrei stört die heilige Ruhe. Im Erschaffen künstlicher Welten sind Amerikaner unschlagbar. Und in Sun City waren die Meister am Werk. In der lebensfeindlichen Wüste Arizonas ließen sie das Gras der Golfplätze so grün werden wie in Irland. Der Rasen hängt am Tropf eines unterirdischen Sprinklersystems, das jede Nacht hunderttausende Liter Wasser versprüht. Auch die Mülltonnen sind in den Untergrund verbannt. Vor jedem Haus sind sie in den Boden eingelassen. Die überall wachsenden Orangenbäume sind in Kugelform geschnitten. Ihre Stämme sind weiß gestrichen. Heruntergefallene Früchte werden binnen Stundenfrist von einer freiwilligen Putztruppe entsorgt. Hier und da entdeckt man Steine, die sich bei näherem Hinsehen als Lautsprecher entpuppen. Die Steingärten vor den Bungalows, bisweilen mit Plastiktieren und Kakteen aufgelockert, werden von ihren Besitzern regelmäßig gesaugt. Kein Stück Papier, kein Graffito, kein Laub. Es ist nicht sauber, sondern rein. Ab und zu summt ein Auto mit 20 Stundenkilometern vorbei. Oder ein Golfkart, auf das viele Bewohner aus Altersgründen umgestiegen sind. Da niemand zu Fuß geht, wirkt die gesamte Stadt zu jedem Zeitpunkt wie ausgestorben. Man wähnt sich in den Kulissen eines Science-Fiction-Films. In einer Stadt, in der die Jugend und die Natur durch ein geheimnisvolles Virus ausgerottet wurden, um einer schönen neuen Kunstwelt Platz zu machen. Für die Generation Golf stehen kostenfrei 10, 18 Lochplätze zur Verfügung. Außerdem gibt es 3 Country-Clubs, einen Baseballplatz, ein Amphitheater für 7000 Zuschauer, einen Schießstand außerhalb der Stadt, 28 Kirchen, 23 Banken, 5 Einkaufszentren, 2 Krankenhäuser, 200 Ärzte, Legionen von Optikern und Fußpflegern, eine eigene freiwillige Bürgerwehr und über 300 Vereine, in denen sich unter anderem Republikaner, Modelleisenbahner, Macintosh-User und ehemalige CIA-Agenten treffen. Es war der Bauunternehmer Del Webb, der die Vision einer großen Rentnerstadt in die Tat umgesetzt hat. Er ließ 1958 die Bedürfnisse von Pensionären untersuchen. Sunshine, Activities, Companionship. Sonne, Aktivitäten, Geselligkeit hieß das Ergebnis. Del Webb kaufte 36 Quadratkilometer Wüste vor den Toren von Phoenix, ließ die Reißbrettsiedlung bauen, wie sie heute dasteht, und verkaufte seine Häuser den Leuten nicht als Immobilie, sondern als Way of Life. Sein Werbeslogan: Die Häuser sind aus Beton, Stahl und Holz, aber die Gemeinde besteht aus Menschen. Im Handumdrehen waren sie verkauft. Menschen weltweit immer älter werden, wird Benjamin Button, der Held aus Scott Fitzgeralds Erzählung, immer jünger. Als Greis geboren, werden seine müden Augen glänzender, die Falten weniger, der Gang aufrechter. 1880 ist er 20 Jahre alt. Ein attraktiver, grauhaariger Typ. Er könnte der Bruder seines Vaters sein, der mittlerweile 50 ist. Eines Abends nimmt der Vater Benjamin mit zu einem Tanzabend. Dort lernt er seine erste Liebe kennen. Das Mädchen war schlank und zart, mit Haaren, die im Mondlicht aschfarben wirkten, im Schein der zischenden Gaslampen auf der Veranda aber wie Honig glänzten. Um die Schultern trug sie eine spanische Mantilla in weichem Hellgelb mit schwarzen Schmetterlingen darauf, und unterm Saum ihres Turnürenkleides schauten wie zwei glitzernde Knöpfe die Füße hervor. Roger Button beugte sich zu seinem Sohn hinüber. »Die junge Dame da«, sagte er, »das ist Hildegard Moncrief, die Tochter von General Moncrief.« Sie traten an eine Gruppe heran, deren Mittelpunkt Miss Moncrief war. Sie war nach guter alter Manier erzogen und machte einen tiefen Knicks vor Benjamin. Ja, er dürfe einen Tanz haben. Er bedankte sich und ging, oder besser gesagt, stolperte weiter. Immer länger schien die Wartezeit sich hinzuziehen, bis er endlich an der Reihe war. Er stand dicht an der Wand und beobachtete schweigend, mit unergründlicher Miene und mörderischem Blick, wie die jungen Herren von Baltimore mit vor leidenschaftlicher Bewunderung leuchtenden Gesichtern um Hildegard Moncrief herumwirbelten. Wie abscheulich waren sie in Benjamins Augen, wie unerträglich rosig. Beim Anblick ihrer gekräuselten braunen Backenbärte wurde ihm regelrecht übel. Doch als die Reihe dann an ihm war und er mit ihr zu den Klängen des neuesten Walzers von Paris über die schwankenden Planken schwebte, da schmolzen seine Eifersuchtsgefühle und die Beklommenheit dahin und fielen von ihm ab wie Schnee. Geblendet von Entzücken spürte er, dass sein Leben gerade erst begann. »Ich mag Männer ihres Alters«, gestand ihm Hildegard. »Die jungen Burschen sind ja so furchtbar dumm. Die erzählen immer bloß, wie viel Champagner sie auf dem College trinken und wie viel Geld sie beim Kartenspiel verlieren. Aber ein Mann in ihrem Alter, der versteht was von Frauen.« Es fehlte nicht viel und Benjamin hätte ihr einen Heiratsantrag gemacht. Doch er gab sich einen Ruck und erstickte den Impuls. »Erst in ihrem Alter hat der Mann wahrhaft Sinn für Romantik«, fuhr sie fort, »mit 50. 25 ist zu weltgewandt. 30 neigt zu Blässe durch Überarbeitung. 40 ist das Alter der langen Geschichten, die eine ganze Zigarrenlänge brauchen, bis sie fertig erzählt sind. Und 60, oh je, 60 ist zu nah an 70. Aber 50, das sind die reifen Jahre. Ich liebe 50.« Für Benjamin verschwamm der Rest des Abends in honigfarbenem Dunst. Hildegard gewährte ihm noch zwei weitere Tänze, und sie entdeckten, dass sie sich in allen Tagesfragen wunderbar einig waren. Am kommenden Sonntag wollten sie eine gemeinsame Ausfahrt machen, und dann würden sie ihr Gespräch über all diese Fragen fortsetzen. Später heiraten die beiden tatsächlich. Das Glück scheint perfekt. Die Jahre vergehen und Benjamin wird immer jünger, immer vitaler, immer attraktiver. In den ersten Ehejahren hatte Benjamin sie förmlich angebetet. Doch nach und nach wich der honigfarbene Ton ihres Haars einem langweiligen Braun. Das blaue Email ihrer Augen wurde stumpf und erinnerte immer mehr an billiges Steinzeug. Obendrein aber und vor allem war sie mittlerweile viel zu sehr ihren Gewohnheiten verhaftet. Zu selbstgefällig, zu zufrieden, zu blutleer in Momenten der Erregung und von zu nüchternem Geschmack. In der Brautzeit war sie es gewesen, die Benjamin zu allen möglichen Tanzvergnügen und Dinners geschleppt hatte. Heute war es umgekehrt. Sie begleitete ihn zwar noch, wenn er in Gesellschaft ging, doch ohne Enthusiasmus, schon angefressen von der ewigen Trägheit, die jeden von uns irgendwann ereilt, die heimlich still und leise von uns Besitz ergreift und uns bis ans Ende unserer Tage nicht mehr loslässt. Was den Bruch noch zusätzlich verschlimmerte, war die Tatsache, dass Benjamin immer vergnügungssüchtiger wurde, je näher das neue Jahrhundert heranrückte. In ganz Baltimore gab es kein Fest gleich welcher Art, bei dem er nicht zugegen war, mit den hübschesten, verheirateten jungen Frauen tanzte, mit den am dichtesten umschwärmten Debütantinnen plauderte und ihre charmante Gesellschaft genoss, derweil seine Gattin wie eine unheilschwangere Witwe zwischen den Anstandsdamen saß und bald mit hochmütig tadelnder Miene, bald mit düster verwundertem und vorwurfsvollem Blick seinem Treiben folgte. Unsere Kinder werden es mal besser haben als wir. Dieser Satz galt in den vergangenen Jahrzehnten als Selbstverständlichkeit. Dank Wirtschaftswachstum, technologischem Fortschritt und steigender Produktivität. Doch dieser Trend ist gebrochen, seitdem vor allem in den Industrieländern die Geburtenraten sinken und die Lebenserwartung steigt. Immer mehr Alte, immer weniger Junge. Wohin soll das führen, fragen sich inzwischen viele. Gefährden die Alten die Zukunft der Jüngeren? Klima, Rente, Wohnen. Viele junge Menschen fühlen sich benachteiligt, weil sie Krisen ausbaden müssen, die frühere Generationen ihrer Meinung nach verursacht haben. Ist es wirklich ein unfaires Erbe? Dass die Alten auf Kosten der Jungen leben, wird oft behauptet, entspricht aber kaum den Tatsachen, so Professor Helmut Bachmeier von der Universität Konstanz, der sich mit kulturellen Altersthemen befasst. Allein die finanziellen Leistungen als langjährige Steuerzahler und Beiträger zu den sozialen Sicherungssystemen sowie ihre Lebensarbeit für die Volkswirtschaft gleichen die Generationenbilanz weitgehend aus. Dies wird gern übersehen, wenn von Überalterung der Gesellschaft oder gar von Alterslast gesprochen wird. Der jungen Generation sollte auch klar sein, ergänzt die Alternsforscherin Ursula Lehr, dass viele Rentner von heute für ihre eigene Ausbildung selbst aufkommen und im wahrsten Sinn des Wortes Lehrgeld bezahlen mussten. Vielfach musste diese heutige Rentnergeneration auch noch die Ausbildung ihrer Kinder finanzieren, denn Ausbildungsbeihilfe gab es noch nicht und Lehrlinge bekamen damals kaum Lohn. Übrigens, nicht nur die Rentenlasten, auch die Bildungsausgaben sind enorm gestiegen zugunsten jüngerer Generationen. Generationensolidarität statt Generationenkrieg lautet der Wunsch vieler. Die Süddeutsche Zeitung veröffentlichte vor kurzem unter dem Titel »Liebe Enkelkinder« 8 sehr persönliche Briefe alter Menschen an die nächste Generation. Rita Süssmuth, die frühere Bundesfamilienministerin, heute 86 Jahre alt, erzählt zum Beispiel in ihrem Brief von ihrer Kindheit, die von Krieg und Not geprägt war. Wie sie dadurch jedoch stark und belastbar wurde und später als Politikerin für Frauenrechte kämpfte. Und sie schließt mit dem Aufruf: Sucht den Menschen mit seinen Möglichkeiten, nicht primär mit seinen Schwächen. Achtet auf die angelehnten, die halboffenen Türen. Wagt euch hinein und gestaltet. Ihr werdet überrascht sein, was ihr bereits könnt und hinzugewinnt. Der aus Syrien stammende Schriftsteller Rafik Shami, 77-jährig, sagt unter anderem: Habt keine Angst, wenn ihr mit eurer Haltung allein dasteht. Alleine stehen bedeutet nicht einsam zu sein. Ich stand oft allein durch meine Haltung, doch ich fühlte mich verbunden mit vielen Menschen, die ähnlich denken, ohne diese alle zu kennen. Und die heute 73-jährige Kinderbuchautorin Elfie Donnelly, Erfinderin von Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen, schreibt: Wir Nachkriegskinder haben viele Fehler gemacht. Doch es nützt niemandem, wenn wir Asche auf unsere schütter werdenden Häupter streuen. Es ist, wie es ist. Es war, wie es war. Wiederholt nicht unsere Fehler. Es ist viel verlangt, das weiß ich schon. Ein Versprechen aber zum Schluss. Solange wir noch können, greifen wir euch Enkeln gerne unter die Arme, falls ihr uns lasst. Altern ist ein kultureller, aber auch ein biologischer Vorgang. Viele Mediziner begnügen sich nicht mehr damit, das Alter zu verstehen, sie wollen es besiegen. Wie weit sind sie damit gekommen? Thank you. lange Leben heißt gar vieles Überleben. Geliebte, gehasste, gleichgültige Menschen, Königreiche, Hauptstädte, ja, Wälder und Bäume, die wir jugendlich gesät und gepflanzt. Wir überleben uns selbst und erkennen durchaus noch dankbar, wenn uns auch nur einige Gaben des Leibes und Geistes übrig bleiben. Alles dieses Vorübergehende lassen wir uns gefallen. Bleibt uns nur das Ewige jeden Augenblick gegenwärtig, so leiden wir nicht an der vergänglichen Zeit. Dies schrieb Goethe 1823, damals bereits ein alter Mann, an seine Brieffreundin Auguste. Lange Leben heißt vieles Überleben. Das gilt für immer mehr Menschen. Allein in Deutschland gab es 2020 bereits 20.465 Hundertjährige. Inzwischen dürften es noch ein paar Tausend mehr sein. Frauenanteil 80%. Eine von ihnen ist die Innenarchitektin Ingeborg Wolf aus Kronberg im Taunus. Vor kurzem hat sie ihren 108. Geburtstag gefeiert. In einer Reportage des ZDF zeigt sie sich elegant, interessiert und voller Tatkraft. Kürzlich hat sie sogar noch eine Wohnung eingerichtet. Ein geglücktes Jahrhundertleben, trotz Weltkrieg und den Strapazen des Wiederaufbaus. Als Mitdreißigerin hat sie das deutsche Wirtschaftswunder erlebt, mit all seinen Verheißungen, Nylonstrümpfe und Petticoat, Coca-Cola und Capri-Sonne. Es geht besser, besser, besser, immer besser, besser, besser, denn wir haben viel geschafft in kurzer Zeit. Dass dieser Wagen läuft und läuft. Deshalb, und weil es gar kein Wunder ist, sondern weil es die natürliche Konsequenz des Fleißes und der Tüchtigkeit eines ganzen Volkes zu verdanken ist, wenn wir dahin gekommen sind. Weiter, weiter, immer weiter, weiter, weiter. Wenn es so weitergeht, dann geht es fast zu weit. Worauf es ankommt? Ihrem Mann ein Heim zu schaffen, in dem er wirklich zu Hause ist, in das er nach des Tages Arbeit gern zurückkehrt. Dabei muss immer im Vordergrund stehen, was ihm besonders am Herzen liegt. Aus Leitfaden für die Frau 1953. Küss mich, bitte, bitte küss mich. Bleiben wir dabei, meine Freunde, keine Experimente und alles andere wiederhole ich. Nochmals wird sich dann finden. Küss mich, bitte, bitte küss mich. Diese Epoche hat sie geprägt. Aber je älter sie wurde, desto selbstbestimmter gestaltete sich ihr Leben. Im Film bringt sie es so auf den Punkt. Ich habe mein Leben lang im Schatten meines Vaters gestanden. Dann habe ich im Schatten meines Mannes gestanden. Und jetzt sieht es so aus, als ob ich selber in den Schatten schmeiße. Der bisher älteste Mensch der Welt war die Französin Jeanne Calment. Sie wurde 122 Jahre alt und starb 1997. Mit 100 fuhr sie noch Rad. Und erst mit 119 gab sie das Rauchen auf. Sie trank außerdem gerne Portwein und gönnte sich viel Schokolade. 1 Kilo pro Woche. Unsere durchschnittliche Lebenserwartung ist zwar noch weit entfernt von Jeanne Calments Altersrekord, aber wir holen auf. Die Suche nach dem Jungbrunnen ist ein boomendes Forschungsgebiet mit erstaunlichen Fortschritten. Wie viel Luft ist denn tatsächlich noch nach oben? Manche Alternsforscher vergleichen den Menschen mit einem Rennwagen. Der ist nicht auf Langzeitbetrieb ausgerichtet, sondern auf beste Performance in einem bestimmten Rennen. Danach fährt er zwar noch eine Weile, aber nach und nach setzen die Systeme aus. Die meisten Wissenschaftler definieren die Grenzen des menschlichen Alterns bei 120 bis maximal 150 Jahren, weil spätestens dann die Fähigkeit des Körpers, sich nach Störungen wieder zu regenerieren, komplett erschöpft sei. Einige wenige halten ein Limit von 400 Jahren für möglich oder hoffen, die biologische Uhr mit Hilfe künstlicher Intelligenz eines Tages sogar ganz auszutricksen. Bereits 1492 wollte der Leibarzt von Papst Innozenz VIII. Mit einem gewagten Experiment seinem dem Tode nahen Kirchenvater neue Lebenskräfte verleihen. Getreu der biblischen Weisheit, dass des Leibes Leben im Blute liegt, ließ er den Papst das Blut von 3 10-jährigen Jungen trinken. Innozenz VIII. Starb trotzdem kurz darauf. Die Bibel hatte aber doch recht. 500 Jahre später entdeckten Wissenschaftler in einem Experiment mit Ratten, dass junges Blut tatsächlich eine revitalisierende Wirkung entfalten kann. Alte und junge Ratten wurden an einer Körperstelle aneinander genäht, sodass sich ihr Blutkreislauf verband. Die Knochendichte der älteren Tiere erhöhte sich auf diese Weise, ihre Muskeln wurden stärker, ihr Fell fing wieder an zu glänzen. Und sie lebten bis zu 5 Monate länger als ihre unbehandelten Artgenossen. Ein kalifornisches Start-up überträgt diese Erkenntnisse übrigens inzwischen auf Menschen und bietet Älteren eine Transfusion mit dem Blut von 16- bis 25-Jährigen an. Kostenpunkt 5.500 US-Dollar pro Liter. Ob nur die Firma oder auch die Kundschaft davon profitiert, ist bislang nicht erwiesen. Auch mit Mäusen wird experimentiert. Beispielsweise baute man älteren gebrechlichen Tieren einen Genschalter ins Erbgut, der mittels einer chemischen Substanz ein- und ausgeschaltet werden kann. Die Mäuse wurden dadurch wieder putzmunter. Erhöhte man allerdings die Dosis des chemischen Stoffes, verwandelten sich die verjüngten Zellen in Tumore und die Tiere starben. Dass unser Leben endlich ist, war bisher allgemein akzeptiert. Religionen verheißen als Ersatz für das irdische Dasein eine Fortsetzung im Himmel oder die Chance auf Wiedergeburt. Aber der tröstende Glaube ist vielen Menschen ja inzwischen abhanden gekommen. Vor allem im amerikanischen Silicon Valley hat sich stattdessen eine neue Religion entwickelt, befeuert von den Visionären der Internetbranche, die das Altern als Kränkung empfinden. So erforschen zum Beispiel in einem milliardenschweren Unternehmen des Google-Mutterkonzerns Alphabet mehr als 100 Wissenschaftler anhand von Mäusen, Fadenwürmern und Kilifischen, wie man dem Tod ein Schnippchen schlägt. Im Tierversuch ist die Lebensverlängerung bereits zur Laborroutine geworden. Für Menschen bekommt die sogenannte Kryonik zunehmend Bedeutung. Mit ihrer Hilfe kann man sich nach dem Tod einfrieren lassen, in der Hoffnung, eines fernen Tages wiederbelebt zu werden, um dann vom medizinischen Fortschritt zu profitieren. Als erster Mensch wurde 1967 der Psychologieprofessor James Bedford eingefroren, nachdem er an einem Nierentumor gestorben war. Bis heute lagert er in den USA in flüssigem Stickstoff. 3 Kryonik-Institute gibt es mittlerweile in Amerika. Die Investoren sind vielfach ältere Herren, die als junge Männer reich werden wollten. Jetzt sind sie reich und wollen wieder jung sein. 2019 hat ein deutsches Start-up die Kryonik auch nach Europa gebracht. Tomorrow Bio in Berlin, gegründet von dem Mediziner Dr. Emil Kenziora. Rund 300 Interessenten betreut er inzwischen. Weltweit haben sich bereits mehr als 5000 Menschen für eine Kryokonservierung entschieden. Eine Wette auf die Zukunft. Geld gegen Hoffnung. Tiefgefroren eine Auszeit zu nehmen, klingt ja eigentlich recht cool. Andererseits doch ziemlich nach Science Fiction. Emil Kenziora sieht das natürlich nicht so. Auch nach Amerika fliegen war mal Science Fiction oder Herztransplantation war mal Science Fiction. Das heißt, ganz oft ist es in der Vergangenheit so gewesen, was Science Fiction war, wurde dann irgendwann Wissenschaft und dann kurz später wurde es sozusagen tägliche, genauso wie man heute täglich nach Amerika fliegt, aber auch täglich Herztransplantationen gemacht werden. Von daher nehme ich an, dass auch irgendwann Kryokonservierung eine ganz alltägliche Sache sein wird. Sie sind ein junger Mann. Wie sind Sie denn auf diese Thematik gekommen als Arzt? Also warum haben Sie selber schon heute den Wunsch, sich irgendwann mal einfrieren zu lassen und dann in 100 oder 200 Jahren sozusagen wieder aufzuerstehen? Also den Wunsch habe ich gar nicht. Ganz im Gegenteil. Ich würde einfach gerne die Möglichkeit haben, wenn ich irgendwann 85 bin und zu dem Zeitpunkt sage, mir geht's gut, ich lebe immer noch gerne, dann würde ich gerne die Möglichkeit haben, vielleicht nochmal 20 Jahre länger zu leben. Und nicht nur ich sollte diese Möglichkeit haben, sondern in meinen Augen sollte jeder diese Möglichkeit haben. Und das ist aus Krebs- oder Herzgründen oder kardiovaskulären Krankheiten einfach medizinisch momentan nicht möglich. Das heißt, meine Idealvorstellung ist, dass man alle diese Probleme mit medizinischem Fortschritt in der Zukunft klärt. Aber wenn ich jetzt morgen Krebs bekommen sollte und die Ärzte sagen mir, sie haben noch 6 Monate zu leben oder 6 Wochen Und dann ist meine Wahl, ich kann entweder kryokonserviert werden oder ich kann beerdigt oder eingeäschert werden. In dem Fall würde ich immer Kryokonservierung wählen. Und genauso bin ich auch auf dieses Thema gekommen. Also die Möglichkeit haben, so lange zu leben, wie man denn möchte. Darum habe ich damals Medizin studiert. Das war immer meine persönliche Motivation. Und dann bin ich irgendwann zum Thema Kryokonservierung gekommen, als in meinen Augen momentan das Thema, was wahrscheinlich den meisten Menschen dafür die höchste Chance geben wird. Ihr Büro hier, Ihre Räumlichkeiten schauen ja jetzt nicht unbedingt danach aus, dass man hier eingefroren wird auf 196 Grad, wie ich gelesen habe. Es ist ein modernes Start-up, also ganz modernes Büro. Das Einzige, was mich überrascht hat, ganz viele schwarze Kanister in der Ecke mit dicken Schläuchen. Das sind aber jetzt nicht irgendwie Kältekanister oder Sauerstoffschläuche oder so etwas, oder? Nein, hier sind wir ein ganz normales Büro hier in Berlin. Die mehr medizinische Sache ist in der Schweiz, bei einer Stiftung, die ich da auch leite, die da ein Forschungsinstitut leitet. Da ist es mehr Labor, mehr medizinisch, mehr, wie man sich das vielleicht vorstellen könnte. Sondern hier machen wir eigentlich nur die Logistik und die Organisation für das ganze Thema und die Information für das Thema. Und die schwarzen Boxen, die hier manchmal rumstehen, das sind dafür da, wenn jetzt irgendjemand versterben sollte, ist, also sagen wir mal in Italien oder was auch immer, dann haben wir hier eins unserer medizinischen Teams, die wir dann auch von hier aus losschicken können und das ganze Equipment, was für Kryokonservierung notwendig ist, mitnehmen würden. Die Erstversorgung Verstorbener findet also vor Ort statt. Die finale Runterkühlung auf 196 Grad dann in der Schweiz. Diese Patienten, die dann kryokonserviert sind, sind in 3,20 Meter großen sogenannten Duers, die mit Flüssigstickstoff gefüllt sind, wo dann die Patienten in diesem Flüssigstickstoff langfristig gekühlt gelagert werden können. Unterirdisch, Wachpersonal, Sicherheitsschleusen und so weiter, alles, was man sich vorstellen kann, um das maximal sicher zu machen. Und ist jemals schon einer aufgetaut worden? Nein, bei Menschen ist das aktuell nicht möglich. Ich nehme auch nicht an, dass das schnell möglich sein wird, sondern es wird viele, viele Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte dauern, oder ein Jahrhundert zumindest, bis man das machen, oder bis es zumindest potenziell, um mir es richtig zu sagen, möglich sein wird. Die Unsterblichkeit ist auch gewissermaßen eine Frage des Geldes. Was muss ich denn zahlen, wenn ich jetzt beschließe, ich lasse mich jetzt einfrieren? Also, wenn ich tot bin. Leider ist es in der Tat doch wirklich noch sehr oder relativ teuer. So, Kryokonservierung fangen so bei 60.000 Euro an, einmalig, und gehen so in der Größenordnung bis 200.000 Euro. Das Geld geht gar nicht zu uns, sondern das wird zum Großteil, ungefähr 60% davon, werden bei einer Schweizer Stiftung angelegt. Man nutzt dann nur die Zinsen auf diesem Geld, um die Aufrechterhaltung der Kryokonservierung zu bezahlen. Und das macht man daher, dass wir nicht sagen können, dass man in 10, 20, 30, 40 oder wann auch immer Jahren in der Zukunft den Prozess von Kryokonservierung rückgängig machen werden kann, sondern das mag 80 Jahre dauern, das mag 100 Jahre dauern, das mag länger dauern, sodass man im Endeffekt die Kryokonservierung so lange aufrechterhalten muss, wie es halt dauert. Und wie, glauben Sie, wird dann so ein Auftauprozess stattfinden? Also das ist so, man nimmt jemanden aus dem Eisfach, so wie man ein Stück Fleisch gewissermaßen aus dem Eisfach zu Hause nimmt. Und dann legt man es erstmal so in den Kühlschrank und dann tut man es raus und dann wird es immer weicher, oder? Deutlich, deutlich komplexer. Es wurde vor kurzem ein Buch veröffentlicht von Robert Frears, was kein leicht lesbares Buch ist, sondern im Endeffekt eine 700 Seiten lange wissenschaftliche Abhandlung, wie man Kryokonservierung rückgängig machen wird. Ist es nur das Gehirn, was dann sozusagen wieder aufersteht? Nee. Oder mein gesamter Körper? Es wäre der ganze Körper. Natürlich legt man das meiste Augenmerk aufs Gehirn, weil da natürlich die individuelle Persönlichkeit, die Erinnerungen und so weiter gespeichert sind. Man würde anfangen, die Temperatur zu erhöhen. Man muss diese Temperatur sehr schnell erhöhen, aus einer Reihe von physikalischen Gründen, um keine Eiskristallbildung während der Erwärmung zu bekommen. Und dann irgendwann, wenn man dann wieder bei Körpertemperatur ankommt, wird es wahrscheinlich so sein, dass das Herz einfach wieder anfängt zu schlagen, der Körper wieder mit Sauerstoff versorgt wird und dann alles wieder anfängt zu leben. Und alles, was ich jetzt gesagt habe, ist natürlich hochspekulativ. Es kann vollkommen anders kommen. Es ist nur, wie man sich das plakativ vorstellt. Und wenn wir es uns so vorstellen, wie stelle ich mir dann auch vor, dass ich in 100 oder 200 Jahren plötzlich sozusagen wieder auferstehe, in einer völlig anderen Gesellschaft lebe, nichts kapiere, die Leute haben eine ganz andere Sprache oder Ausdrucksweise und ich gucke rum und bin der einsamste Mensch auf der Welt? Wenn man 100 Jahre in die Vergangenheit geht, also 1923 aktuell, 1923 war natürlich signifikant anders als heute. Aber viele Grundinteraktionen, also wenn man gemeinsam am Tisch sitzt und isst mit Gabel und Messer, und sind Grundinteraktionen 1923 und 2023. Man hat zusammengesessen, man hat zusammen gegessen. Man konnte nur nicht ins Handy schauen. Man darf nicht das Handy, dann geht sozusagen die Illusion, es ist ähnlich weg. Aber solange Grundinteraktionen die gleichen bleiben, glaube ich, hat man eine relevante Chance, dass man sich wieder in die, was auch immer dann die Handytechnologie in der Zukunft sein mag, wieder reinzufinden. Ist nicht gerade das Wissen um die Endlichkeit des Lebens das, was das Leben so kostbar macht? In meinen Augen nein. Was würde es überhaupt mit uns machen, wenn wir 200 Jahre oder gar 400 Jahre alt werden könnten? Der Autor Thomas Ramge hat diese Frage in seinem Buch »Wollt ihr ewig leben?« durchgespielt. Es wäre zum Beispiel, zählt er auf, das Ende des Metaphysischen. Wer wird noch an ein ewiges Leben nach dem Tod glauben, wenn er es auf Erden bekommen kann? Kommt auch ein 400-Jähriger mit 15 in die Pubertät und gründet mit 30 eine Familie? Und will man dann wirklich ein paar hundert Jahre mit derselben Frau, demselben Mann verheiratet sein? Außerdem, wie schafft man es, ein jahrhundertelanges Leben neugierig zu bleiben? Neugier ist ja eine Voraussetzung dafür, sich weiterzuentwickeln. Fragen über Fragen. Vielleicht doch ganz gut, dass die Natur normalerweise keinen Grund dafür hat, unsterbliche Geschöpfe hervorzubringen. Sieht es eigentlich in der Tierwelt aus? Wie altern Tiere abseits der medizinischen Experimente, die Wissenschaftler mit ihnen anstellen? Dieser Frage gehe ich jetzt im Berliner Zoo nach. Das älteste Tier dort ist Ingo Flamingo, dessen 75. Geburtstag neulich gefeiert wurde. Kuratorin Jennifer Gübert begleitet mich. Ja. Wir sind hier vor einem kleinen Teich mit jeder Menge Flamingos, bestimmt 30, 40. Und wo ist denn Ingo, der 75-Jährige? Ingo steht jetzt da vorne am Futterbecken und frisst gerade. Und frisst gerade, das heißt, in seinem Alter hat er noch gut Hunger? Ja, Fressen ist bei ihm noch komplett normal. Ein bisschen starksiger kommt er mir vor mit den Beinen. Ja, er ist ja schon älter und dann ist es normal, dass sie auch mal ein bisschen starksiger laufen in hohem Alter. Und wodurch unterscheidet er sich noch von den anderen? Er hat ein bisschen einen knöchernen Hals, das kann man schon erkennen. Und er ist einfach ein bisschen langsamer unterwegs als die anderen in der Gruppe. Wie kommt es denn, dass der eine Flamingo 75 wird und das normale Lebensalter für Flamingos liegt bei 30, 35? Also es ist allgemein so, dass Zootiere häufig älter werden als die Artgenossen im natürlichen Lebensraum. Das liegt zum einen daran, dass wir hier eine tierärztliche Versorgung haben. Wir haben zwei Tierärzte, die täglich da sind und bei jedem Wehwehchen, das die Tiere haben, sofort kommen und sich um die Tiere kümmern. Zusätzlich gibt es natürlich keine Konkurrenz ums Futter. Es gibt immer genug Nahrungsangebot durch die Tierpfleger. Das wäre in freier Wildbahn auch nicht der Fall. Und wenn man dann ein bisschen langsamer ist als die Artgenossen, kriegt man eventuell nicht mehr genug ab. Und natürlich gibt es keine Raubfeinde hier im Zoo. Die Tiere sind hier einfach sicher und werden nicht gefressen von anderen Tieren. Das heißt, die anderen Flamingos haben auch noch die Chance, dass sie älter werden als die in der freien Wildbahn? Das auf jeden Fall. Natürlich wird nicht jedes Tier 75. Das ist ja auch bei uns Menschen so. Der älteste Mensch ist 122 geworden. Nicht wir alle werden 122. Und so ist es bei den Tieren auch. Es gibt das Höchstalter und das Durchschnittsalter. Und was ist das Höchstalter bei Tieren? Es gibt ja doch bestimmte Schildkrötenarten und auch Elefanten, die sehr, sehr alt werden. Ja, das ist stark unterschiedlich mit dem Höchstalter bei Tieren. Das variiert über die verschiedenen Gruppen hinweg sehr stark. Es ist in der Regel so, dass gerade bei den Säugetieren größere Tiere älter werden als kleinere Arten. Zum Beispiel der Elefant. Da geht man von einem Höchstalter von um die 60, 65 Jahre aus. Und bei kleinen Tieren? Da ist das Höchstalter deutlich niedriger. Auch da kann es aber große Schwankungen geben. Mäuse zum Beispiel werden deutlich weniger alt als Nacktmulle, die eine ähnliche Größe haben. Was einfach daran liegt, dass die Nacktmulle eine sehr ruhige Lebensweise haben und einen ganz anderen Stoffwechsel und dadurch deutlich älter werden können. Also wenn man sozusagen sich Zeit lässt, Ruhe gibt, keinen Stress hat als Tier, dann wird man möglicherweise älter, oder? Das gilt nicht innerhalb einer Art, sondern das gilt über die Arten hinweg. Also es hat sich im Laufe der Evolution so entwickelt. Und dann gibt es ja offensichtlich die ältesten Tiere der Welt, das sind bestimmte Landschildkröten. Es gibt noch ältere Tiere, aber es gibt bestimmte Schildkrötenarten, Riesenschildkrötenarten, die über 100, über 150 Jahre alt geworden sind schon. Das liegt häufig am Stoffwechsel der Tiere. Also wenn Tiere ein sehr hohen Stoffwechsel haben, sterben sie in der Regel in jüngeren Jahren. Wenn die Tiere aber einen sehr, sehr langsamen Stoffwechsel haben, werden sie deutlich älter. Bei den Schildkröten ist es natürlich auch noch, die besitzen ihren Panzer. Das heißt, die sind relativ sicher vor Raubfeinden. Spielt auch zum Beispiel der Winterschlaf eine Rolle? Der Winterschlaf spielt auch eine Rolle. Auch da wird ja der Stoffwechsel stark runtergefahren und auch das kann die Lebensdauer der Tiere erhöhen. Auch da gilt es immer nur artübergreifend und nicht für diese eine Art. Also man kann auch nicht sagen, innerhalb der einen Art, die jetzt gerade Winterschlaf hält, ist das Tier, das weniger Winterschlaf gehalten hat, wahrscheinlich ja früher tot. So Aussagen kann man nicht treffen. Das ist wirklich, wenn man verschiedene Arten miteinander vergleicht. Und gibt es eigentlich in der Tierwelt auch diese Unterschiede, wie also die Jungen die Alten wahrnehmen, dass sie als Belastung empfunden werden oder aber, dass man sie als besonders würdig empfindet und besonders pflegt und besonders achtet? Teilweise. Also bei Elefanten zum Beispiel ist es ja so, dass die in der Regel die älteste und erfahrenste Kuh die Herde anführt. Natürlich auch nur bis zu einem gewissen Alter. Da kommt es aber mehr auf die Erfahrung als auf das eigentliche Alter des Tieres an. Und bei Erdmännchen ist es so ein bisschen der umgekehrte Fall. Wenn die Tiere zu alt werden und keinen Beitrag mehr in die Gruppenstruktur leisten, werden sie oft aus der Gruppe ausgestoßen und müssen dann alleine zurechtkommen oder werden in der Regel sterben. Ja, ich bin inzwischen 84 geworden und ich denke aber weiter nicht nach, wie es weitergeht, sondern ich habe nur ein einziges Ziel. Ich möchte gerne 100 werden. Und ich bin auch ein bisschen, ja, wie man so sagt, leicht verrückt. Das sollte man auch sein. Denn etwas verrückt sein, das belebt das Gehirn. Ich bin ein positiv denkender Mensch. Alles, was so negativ um mich herum ist, das drehe ich sofort ins Positive um. Optimisten haben eine deutlich größere Chance, ein hohes Alter zu erreichen. Angeblich leben sie im Durchschnitt sogar 7,5 Jahre länger als andere, die dem eigenen Altwerden mit Sorge entgegenblicken. Das tun natürlich viele Babyboomer, vor allem diejenigen mit niedrigem Bildungsstand und geringer Rente. Immerhin sind über 3 Millionen Menschen in Deutschland von Altersarmut betroffen, obwohl sie ihr Leben lang gearbeitet haben. Viele fürchten auch körperliche Einschränkungen, möglichen Gedächtnisverlust, außerdem Abschiede und Einsamkeit. Immer mehr Alte haben keine Angehörigen, die sich eines Tages um sie kümmern könnten, und Pflegekräfte sind rar. Das letzte Drittel des Lebens muss neu gedacht werden, fordern Alterswissenschaftler inzwischen. Die Älteren werden in einer Gesellschaft, in der sie die Mehrheit bilden, neue Rollen und Aufgaben übernehmen müssen. Ein tiefgreifender Kulturwandel steht uns bevor. Sein Fundament wird das lebenslange Lernen sein. Viele Entwicklungspsychologen finden es inakzeptabel, dass in Deutschland die über 65-Jährigen, selbst wenn sie es möchten, kaum Chancen haben, weiter in ihrem Beruf tätig zu sein. Arbeit bringt Anerkennung, schafft Kontakte und entlastet natürlich auch unser Sozialsystem. Als Bismarck die Rente einführte, hatten die, die davon profitierten, im Schnitt nur noch 8 Jahre zu leben. Inzwischen sind es oft 20 Jahre und mehr. Doch hierzulande arbeitet nur jeder 10. Bundesbürger auch noch im Ruhestand. In Japan dagegen ist es rund ein Drittel. Und deren Sicht aufs Alter ist laut Umfragen besser als irgendwo sonst auf der Welt. Schöner Schein und wahres Sein. Die Münchner Fotografin Katharina Alt, selbst Jahrgang 1980, hat sich viel mit dieser Thematik befasst. Seit 10 Jahren porträtiert sie Menschen, die 100 oder noch älter sind. In ihrem Atelier in München-Schwabing erzählt sie mir, wie sie darauf gekommen ist. Ich habe früh meine Mutter verloren, da war ich 13. Und habe eben auch einen Großteil meiner Kindheit auch bei meinen Großeltern verbracht. Und die sind auch nicht mehr die Jüngsten gewesen. Und somit habe ich als Jugendliche schon so einen Bezug zu älteren Menschen eben bekommen. Und ich habe auch nebenbei in der Schule im Seniorenheim gearbeitet. Und mich haben alte Menschen einfach schon immer interessiert und fasziniert, einfach deren Leben. Und bei den 100-Jährigen, was die alles für zeitliche Geschehnisse erlebt haben, das fand ich halt einfach interessant. Sie zeigt mir wunderbare Fotos in Schwarz-Weiß. Lachende, fitte Frauen. Selbst der alte Mann im Rollstuhl wirkt erstaunlich heiter. Waren die Leute, die Sie da fotografiert haben, tatsächlich sozusagen von ihrer Ausstrahlung her so vergnügt? Haben Sie gut gelebt? Fanden Sie oder finden Sie das Alter, die 100, gut? Also die meisten finden die 100 nicht gut, weil es natürlich auch schwierig ist. Die meisten sehen einfach, dass alle Freunde verstorben sind mittlerweile. Die meisten fühlen sich ehrlich gesagt ziemlich alleine und hatten auch keine Angst, also so wie ich das jetzt erfahren habe, vor dem Tod, weil sie sich eher fragen, ja, ich weiß auch nicht, warum ich jetzt eigentlich so lange noch lebe. Man ist schon einsam in diesem Alter. Also es kommt auch darauf an, wie agil die 100-jährigen Menschen waren oder sind. Die Frau Mebert hier zum Beispiel, das war die erste Dame, die ich porträtiert habe. Also sie war damals schon 104. Und man sagte mir gleich, dass die Frau Mebert nicht mehr reden kann und sie ist halt stark dement und auch nicht mehr so richtig reagiert. Aber das Erstaunliche war, als ich ihr das Foto gezeigt habe auf meiner Kamera von ihr, da hat sie mich angeschaut und hat so eine Art Kussmund gemacht auf mein Display und hat ein leichtes Lächeln im Gesicht gehabt. Das heißt, sie hat sich erkannt und ihr hat's gefallen und das fand ich halt so schön. Was ich alle 100-Jährigen im Laufe des Gesprächs immer gefragt habe, war, ob sie mir erzählen können von der ersten Erinnerung ihres Lebens. Und dann kamen oft wirklich schöne Geschichten. Oh, ich kann mich erinnern, dass ich mit meiner Großmutter früher am Marienplatz beim Bäcker war und dort habe ich dann immer ein Croissant oder ein Brötchen bekommen. Oder wie sie mit ihren Eltern Fahrrad gefahren sind und so weiter. Also es ist jetzt vielleicht in unseren Ohren nichts Besonderes, aber wenn man mal überlegt, dass die 100 und über 100 waren und können sich erinnern, ja, damals war ich 6 oder 5. Das finde ich dann halt schon der Wahnsinn, weil das halt fast 100 Jahre sind. Und was ist Ihre persönliche erste Erinnerung an Ihr Leben? Ja, das ist eine gute Frage. Also man weiß ja nicht, ist es wahr, an was man sich erinnert oder ist es nicht wahr? Also ich kann mich an ganz viele schöne Sachen erinnern. Mit meinem Opa, als ich ganz klein war, da war ich vielleicht 4. Ich habe eine Puppenküche damals geschenkt bekommen, die schon meiner Mutter gehörte. Und die habe ich zu Weihnachten dann bekommen und die sah aus wie unsere Küche zu Hause eben auch. Und ich weiß noch, wie ich mit meinem Großvater dann da saß und dann haben wir Nudeln zusammen gekocht und genau, und ich habe mit ihm da gespielt in dieser Puppenküche. Und Sie als junge Frau mit zwei kleinen Kindern, wie ist denn generell Ihre Sicht auf das Alter? Mit zwei kleinen Kindern hat man das Gefühl, man altert noch schneller. Nein, meine generelle Sicht aufs Altern ist, also wenn man das mal so allgemein sieht, dieser ganze Wahn, dass ja wirklich schon die ganz jungen Leute anfangen, Botox und Hyaluron und keine Ahnung, Roller im Gesicht hier und da, muss ich halt immer dazu sagen, ja, ich meine, jeder Mensch möchte alt werden, aber keiner möchte altern. Also das finde ich irgendwie so schade allgemein an unserer Gesellschaft, weil Falten ganz was Natürliches sind, weil man das immer alles so negativ sieht. Also ich finde, eine Ausstrahlung generell kommt von innen und ein Gesicht, das Falten trägt, sage ich ja, das sind ja Lebenslinien, also die erzählen eben auch eine Geschichte. Warum soll man nicht mit 80 mitten im Leben sein? Auch wenn es um die Liebe geht. Also ich finde, man kann mit 80 seine große Liebe finden. Man kann mit 50, 60 sein. Man kann auch mit 20 seine große Liebe finden. Man kann sie natürlich auch nie finden. Es gibt für alles irgendwie kein bestimmtes Alter. Man sollte das nicht am Alter festlegen. Na, ich habe zwei neue Linsen gekriegt und es wurde getestet, dass ich jetzt 100% sehe. Und jetzt bin ich überrascht, was ich alles sehe. Ich sehe in den Spiegel und stelle fest, ui, ich sehe gar nicht so jung aus, wie ich mich immer gefühlt habe. Ja, okay, jetzt sehe ich alle Falten und ich sehe aber die Falten auch bei anderen Leuten plötzlich. Die sind nämlich auch deutlich älter. Wir sind jetzt alle alt geworden. Auch wenn wir es nicht wollen, aber knusprig und schön ist was anderes. Aber die Schönheit kommt ja von innen. Man ist in Bezug auf Schönheit, glaube ich, schon mit Ängsten belastet. Meine größere Angst ist allerdings, dumm zu sein als hässlich. Ich glaube, ich entspreche beidem nicht. Ich bin weder dumm noch hässlich und gleichzeitig würde ich mich auch nicht als schön bezeichnen. Das ist aber schon auch ein Gefühl von der Frage, was Schönheit ist, ist sehr formiert. Und ich habe eine Art von Schizophrenie in mir, die theoretisch sehr genau weiß, Schönheit ist relativ und ich kann sie definieren und wir könnten sie ganz frei definieren. Und gleichzeitig gibt es diese Codes, die einfach auch präsent sind in den Medien und ich meine, ich müsste mich nach ihnen richten. Und in dieser Schizophrenie lebe ich eigentlich permanent. Das ist irgendwie spannend. Jetzt, wo man sozusagen in diesem Modus des Älterwerdens sich befindet, ist das natürlich eine völlig andere Perspektive, als wenn man die Strecke noch vor sich hat. Ich hätte mir zum Beispiel niemals vorstellen können, dass ich mich mal so schwer tue damit. Das ist wirklich eine Erkenntnis, die befremdet. Die irritiert mich auch, weil ich so locker damit gerne umgehen würde. Es ist wirklich ein Luxusproblem. Ich bin gesund, ich kann gehen, ich kann mich bewegen. Ich sehe immer noch recht knackig aus. Also ich bin neugierig. Es ist eigentlich alles wie vorher. Und da ist aber ein Gefühl, ich habe ein tiefes Empfinden der Scham. Ich schäme mich zu sagen, wie alt ich bin. Das finde ich erschütternd. Ich werde in wenigen Wochen 66. Auch, ich meine jetzt mal ganz praktisch, einfach auch einen Blick in den Spiegel. Es ist einfach nicht mehr die innere Kongruenz. Ja. Ich fühle mich wirklich tatsächlich von innen her, von meinem ganzen Wesen her, definitiv nicht wahnsinnig viel anders als Anfang 40. Aber dann gucke ich mich im Spiegel an und dann denke ich, ups, scheiße, es ist einfach traurig. Die schlimmste Form der Demütigung besteht in dem ständigen Zwang, in den Spiegel zu schauen. Es ist der Terror des faltenlosen Gesichts, der medial vermittelt zu Selbstentmündigung führt, so Frank Schirmacher in seinem Buch »Das Methusalem-Komplott«. Besonders Frauen bekommen das zu spüren. Ältere Männer sind noch angesehen, selbst wenn sich die Haare lichten. Ältere Frauen dagegen machen oft blond. Immer noch. Erst ganz langsam verändert sich etwas, wächst bei manchen das Selbstbewusstsein und damit vielleicht auch der graue Haaransatz. Schon die Antike kannte den Jugendwahn. »Dein Zahn ist schwarz, deine Brüste sind schlaff wie die Zitzen einer Stute«, schrieb der römische Dichter Horaz gnadenlos über alte Frauen, wobei es sich da um 30- bis 40-Jährige handelte. In jener Zeit versprach der Atemhauch einer Jungfrau, Jahresringe wegzupusten. Heute sind es die Anti-Aging-Propheten, die dem Alter die Stirn bieten. Faltenfrei, versteht sich. Älter werden bedeutet für mich, dass wir auch so aussehen wollen, wie wir uns fühlen, nämlich in der Regel jünger. So der Münchner Arzt für ästhetische Medizin Hans-Peter Schoppelrei. Dazu gehört dann auch, folgert er, dass man wie bei einem älteren Haus ab und zu mal Renovierungsarbeiten macht. Früher kamen nicht die wirklich alten Leute, aber das Mittelalter zu uns, ich sag mal zwischen 40 und 60. Jetzt kommen oft auch schon sehr junge, also diese ganze Influencer- und Instagram-Geschichte hat das Schönheitsideal massiv geändert, sodass junge Leute sich oft schon verändern möchten. Aber wir haben auch sehr betagte ältere Damen und Herren, die kommen. Wir haben auch welche, die sind in den 90ern und wollen trotzdem noch den einen oder anderen Fleck weg haben oder trotzdem noch gepflegt ausschauen. Natürlich sind 3/4 unserer Patienten Frauen, muss man schon sagen, nach wie vor. Aber es kommen schon mehr Männer. Sehr oft ist es so, dass die Männer auch geschickt werden dann von ihren Frauen und sagen, so jetzt mach du mal was, du schaust ja schrecklich aus. Das gibt es schon immer öfter. Und was stört denn Ihre Klientinnen, Klienten, was stört die denn besonders? Was wollen sie denn gerne verändert haben? Also früher hat das ein oder andere Fältchen gestört. Inzwischen weiß man, dass es nicht die einzelne Falte ist, die alt macht, sondern es ist die Schwerkraft. Es gibt auch junge Menschen, die haben Lachfalten und schauen trotzdem jung aus. Aber wenn es nach unten zieht, wenn die Hängebäckchen sind, wenn der Körper nach unten zieht, das macht alt. Die jungen Frauen wollen mehr Busen. Die älteren Menschen oder ältere Damen und Herren wollen dann eher, dass es nicht so hängt, dass man so ein bisschen hebt, das Ganze, den Popo vielleicht oder den Busen. Aber da geht es nicht immer nur um die Fülle. Die Hauptwünsche sind dann schon die Hautverjüngung, sprich also Unterspritzungen mit Fillern, um größere Falten zu glätten. Dann auch gerne Botox. Der zweite Punkt ist dann auch bei vielen der Halt der Haare. Ja, nicht nur bei den Männern, sondern auch bei den Frauen werden die Haare oft dünner. Man kann sie färben, aber inzwischen gibt es beim Arzt auch viele Möglichkeiten, das Haar zu erhalten und füllig zu halten, damit es nicht so schütter und so nach alter Dame und altem Herrn aussieht. Und natürlich liegt es auf der Hand, so Hans-Peter Schoppelrei, dass die Schönheitsindustrie vor allem in den Ländern boomt, in denen man seinen Körper nicht im dicken Daunenanzug versteckt, sondern aufgrund des Klimas viel nackte Haut zeigt. Das Paradebeispiel ist tatsächlich Brasilien. Das ist ein Land, in dem die Körperlichkeit eine sehr große Rolle spielt. Natürlich nicht überall, also in den großen Zentren, am Strand in Rio de Janeiro, aber sicherlich nicht in einem kleinen Dorf im Amazonas. Aber dort, wo das Geld sitzt, wo die Leute gut ausschauen wollen, da ist es so, dass auch ältere Menschen durchaus was machen lassen. Die verstecken das auch nicht wie bei uns. Bei uns darf es ja keiner wissen. Und selbst wenn man kein Geld hat, dann wollen die Herren, aber natürlich noch mehr die Damen sexy ausschauen, weil natürlich dann der Körper auch das Kapital ist, vielleicht jemanden kennenzulernen, der Geld hat und auf Äußerlichkeiten achtet. Also ist natürlich vor allem bei den Jungen so. Bei den Älteren ist es ein Klischee, das aber leider ab und zu auch stimmt, dass gerade die älteren Damen natürlich auch versuchen, sich möglichst lange jung, sexy, knackig zu halten, weil sie natürlich Angst haben, dass der vielleicht reiche Gatte dann zu einer doch unter Umständen relativ einfach kennenzulernenden jungen Dame tendiert. Alter schützt vor Liebe nicht, aber Liebe vor dem Altern, hat Coco Chanel einst gesagt. Doch wo lernt man jemanden kennen, fragen sich viele, wenn man keine Familie hat, nicht mehr im Berufsleben steht und wenig unter Leute kommt. Inzwischen gibt es immer mehr Partnerbörsen für die Zielgruppe 50+, ebenso Seniorentreffpunkte und sogar Speed-Datings für Ältere. Speed-Dating. Rendezvous im Schnelldurchlauf. 7 Minuten. Pling, pling, der Nächste bitte. Motto, wer einsam bleibt, ist selber schuld. Blenden wir uns doch mal in die Veranstaltung ein, die ich an einem Sonntagabend in einem Hotel in München besucht habe. Hallo, mein Name ist Lisa und ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Speed-Dating-Event heute. 10 Frauen, 8 Männer. Die Frauen gut aussehen, gut gekleidet, alle zwischen 50 und Mitte 60. Das ist die Altersdeadline für die Teilnahme. Die Männer? Auf den ersten Blick wenig attraktiv. Der eine in Shorts, der andere im Gammelshirt. Erstaunlich für so ein Treffen. Leider komme ich in der Pause nicht mit ihnen ins Gespräch. Keiner will darüber reden, warum er auf der Suche nach einer Partnerin ist. Die Frauen sind offener. Haben Sie das Gefühl, dass ab einem bestimmten Alter es einfach schwieriger wird, insbesondere für Frauen, jemanden kennenzulernen? Also ich glaube, früher habe ich mich schneller verliebt und wahrscheinlich war ich auch viel mehr unterwegs und so. Und das ist jetzt alles anders geworden, also im Alter, finde ich. Aber mein Wunsch ist schon, mit noch so einem Lebenspartner zusammen zu sein und den Lebensabend zu genießen zu zweit. Solange man geistig und körperlich noch dazu in der Lage ist, kann man immer jemanden kennenlernen. Ich glaube, das A und O ist, ich muss meine Komfortzone verlassen. Und das geht in jedem Alter. Ich finde, es wird immer leichter. Mein Vater, der ist über 80, der ist letztes Jahr gestorben, aber der hat immer gesagt, mit jedem Jahr wird es leichter, weil es selbstverständlicher wird. Und dann wollte ich ihm das nicht glauben. Aber ich finde es auch, ganz ehrlich, weil es braucht nicht mehr so viele Spielchen drumherum. Man guckt sich an und man weiß irgendwie, das matcht oder nicht. Als ich 30 wurde, habe ich Panik geschoben. Als ich 40 war, habe ich Panik geschoben, weil ich dachte, ich bin dann irgendwie nicht mehr ansehnlich oder auch nicht mehr so beweglich und es wird immer weniger. Das ist aber gar nicht so. Wenn ich mich so fühle innerlich, wenn ich mich innerlich gut fühle und das Selbstverständnis habe, oh wow, ich bin immer noch Frau und sexy, dann passiert auch was auf der Beziehungsebene. Wenn ich aber denke, ach naja, ich kriege ja eh keinen mehr und ich bin ja so alt und hässlich, wie viele Frauen das tun, na, dann passiert auch nichts. Das ist das Mindset. Davon bin ich ganz fest überzeugt. Und was Beweglichkeit angeht, ich mache 4-mal die Woche Sport. Von meinem eigenen Blick auf Frauen ist so, dass ich finde, es gibt viele, die 50 und 60 sind, wo ich denke, ey, die will ich kennenlernen, die ist sympathisch, die ist agil, die macht was aus sich, ja, kommt gut rüber. Und ich begegne selten Männern in diesem Alter, über die ich das denke. Männer gucken natürlich in der Regel auch gern nach jüngeren Frauen. Ne? Die Statistik zeigt den Kenner, es gibt mehr Frauen als wie Männer. Darum rate ich allen Frauen, sich bei Zeiten umzuschauen. Aber bitte sich begnügen, das kann ich jeden Schönsten kriegen. Schauen Sie nicht zu wählerisch, nur nach dem, der jung und frisch. Nehmen Sie einen Alten, so einen Alten wohlbestalten, so einen Beamten mit Pension. Sehr begehrt ist die Person. Nehmen Sie einen Alten, haben Sie etwas aufgefrischt, ist er besser auf wie ein Junger und stets besser als wie nicht. Später unterhalte ich mich auch noch mit Lisa Ivanova, der jungen Frau, die das Speed-Dating an diesem Abend leitet. Also ich finde das sehr, sehr motivierend und überhaupt super toll, dass Menschen rausgehen und noch dem allen eine Chance geben und jeden Weg suchen. Das ist altersunabhängig. Tatsächlich sind die Älteren anspruchsvoller als die Jüngeren. Dass man sehr feste Erwartungen hat. Dass man nicht mehr so flexibel ist. Also diese Leichtigkeit fehlt ein bisschen. Aber die Älteren bemühen sich auch. Also ich bin immer wieder erstaunt, dass da immer so viele Leute kommen. Wie ist denn Ihre eigene Sicht auf das Alter? Wenn Sie sich vorstellen, irgendwann sind Sie 50, 60, 70, 80. Macht Ihnen das Angst, das Altwerden? Wenn ich ganz ehrlich bin, es macht mir sehr, sehr, sehr viel Angst, ja. Und was macht Ihnen da konkret Angst? Dass ich nicht mehr so bin, wie ich mich kenne. So, dass ich mich verändere, dass die Leute auf mich anders reagieren. Ja, dass das, was bislang funktioniert hat, nicht mehr funktioniert. Man sieht ja, wie der Körper sich verändert und das kannte man vorher von sich nicht. Und ja, das macht Angst. Die Männer, die haben auch damit sehr, sehr, sehr viel zu kämpfen. Das Ding ist, wir Frauen reden darüber und sind vielleicht ehrlicher, auch zu sich selbst. Ich versuche das irgendwie konstruktiv anzunehmen und ich will davor nicht wegrennen. Ich will das irgendwie akzeptieren und das gut da durchkommen. Und ich glaube, viele Männer haben da eine andere Strategie einfach. Eher so eine Vermeidungs- und Peter Pan-Strategie. Und wie glauben Sie überhaupt, ist das Verhältnis der alten und der jungen Generation? Man redet ja unheimlich viel von Überalterung der Gesellschaft, von Generationen, Konflikten und so weiter. Ältere sind ein bisschen sturer vielleicht. Aber auf der anderen Seite sind auch die Älteren zuverlässiger und man kann mit denen dann mehr rechnen als mit den Jüngeren. Die Älteren haben auch viel erfunden, was die Jüngeren gerade nutzen. Und den Wohlstand haben auch die Älteren erarbeitet, würde ich sagen. Und die Jungen haben jetzt alle Möglichkeiten, was Neues zu überlegen. Die müssen das Rad nicht von vorne erfinden, sondern alles, was wir haben, von dem Internet bis zu Infrastruktur und so weiter, alle Möglichkeiten auf dieser Welt kann man nutzen, um den nächsten Schritt zu machen. Also ich sehe das wie eine Pyramide, die aufeinander aufbaut. Die Schuldzuweisung finde ich nicht gut. Kehren wir zum Schluss noch einmal zurück zu Benjamin Button aus Scott Fitzgeralds Erzählung. Benjamin, einst als Greis geboren, dann immer jünger geworden, ist inzwischen ein Kind von 10 Jahren, während sein Sohn Roscoe zu einem jungen Mann heranwuchs und nun selbst Vater geworden ist. 1920 kam Roscoe Buttons erstes Kind zur Welt. Während der den Anlass begleitenden Feierlichkeiten indes hielt niemand es der Rede wert, etwa zu erwähnen, dass der kleine Rotzbengel von ungefähr 10 Jahren, der im Haus herumrannte und mit Zinnsoldaten und einem Miniaturzirkus spielte, der Großvater des neugeborenen Babys war. Keiner störte sich an diesem Bürschlein, in dessen frisch fröhlichem Gesicht doch auch ein Hauch von Traurigkeit zu erkennen war. Nur Roscoe Button empfand seine Gegenwart als eine Qual. 5 Jahre später war sein Söhnchen alt genug, um mit dem kleinen Benjamin unter Aufsicht ein und derselben Amme kindliche Spiele zu spielen. Roscoe brachte die beiden am selben Tag in den Kindergarten, und für Benjamin war es die faszinierendste Sache der Welt, aus kleinen Streifen von buntem Papier kleine Matten zu flechten und Ketten zu basteln und allerlei seltsame und schöne Muster damit zu machen. Wenn er einmal ungezogen war und in der Ecke stehen musste, weinte er. Meistens aber waren es fröhliche Stunden, die er in jenem heiteren Zimmer verbrachte, wo die Sonne zum Fenster hereinschien und ihm Miss Bailey hin und wieder für einen Augenblick liebevoll mit ihrer Hand durch das zerzauste Haar fuhr. Nach einem Jahr rückte Roscoes Sohn in die erste Klasse auf, Benjamin aber blieb im Kindergarten. Er war sehr glücklich. Nur hin und wieder, wenn die anderen Knirpse sich darüber unterhielten, was sie später, wenn sie groß wären, einmal werden wollten, huschte ein Schatten über sein kleines Gesicht, als dämmerte ihm irgendwie, auf eine kindlich verschwommene Weise, dass er an diesen Dingen niemals Anteil haben würde. In eintöniger Zufriedenheit flogen die Tage dahin. Er ging nun schon das 3. Jahr wieder in den Kindergarten, doch unterdessen war er zu klein, um zu verstehen, was es mit den leuchtenden bunten Papierstreifen auf sich hatte. Er weinte, weil die anderen Jungen größer waren als er, und er fürchtete sich vor ihnen. Die Kindergärtnerin redete auf ihn ein, doch so sehr er sich auch Mühe gab, sie zu verstehen, er verstand sie einfach nicht. Da nahm man ihn aus dem Kindergarten, und nun wurde seine Amme Nana in ihrem gestärkten Gingan-Kleid zum Mittelpunkt seiner winzigen Welt. Bei schönem Wetter gingen sie im Park spazieren. Dann zeigte Nana auf ein großes, graues Ungeheuer und sagte: »Elefant?« Und Benjamin sprach ihr nach. Und wenn er abends ausgezogen wurde und ins Bettchen musste, sagte er ein ums andere Mal ganz laut zu ihr: »Elefant! Elefant! Elefant!« Verstörende Erinnerungen suchten ihn nicht heim in seinem kindlichen Schlummer. Es gab keine Reminiszenz an seine heldenhaften Studententage oder an die glanzvollen Jahre, da er die Herzen vieler Mädchen hatte höher schlagen lassen. Es gab nichts als die schützenden weißen Wände seines Bettchens und Nana und einen Mann, der ihn hin und wieder besuchen kam, und einen riesengroßen, orangeroten Ball, auf den Nana immer zeigte, ehe es dunkel wurde und sie ihn schlafen legte und zu dem sie Sonne sagte. Und wenn die Sonne weg war, wurden seine Augen schläfrig. Träume gab es keine. Ihn suchten keine Träume heim. Er konnte sich an nichts erinnern. Er konnte sich nicht einmal recht daran erinnern, ob die Milch beim letzten Füttern warm oder kalt gewesen war, oder wie er die Tage zugebracht hatte. Es gab nichts als sein Bettchen und Nanas vertraute Gegenwart. Und dann erinnerte er sich an gar nichts mehr. Wenn er Hunger hatte, schrie er. Das war alles. Die Nachmittage über und die Nächte hindurch atmete er. Und über ihm gab es leises, kaum hörbares Gebrabbel und Gemurmel und Gerüche, die sich kaum voneinander unterschieden, und Licht und Dunkelheit. Dann gab es nur noch Dunkelheit. Und sein weißes Bettchen, die verschwommenen Gesichter, die sich über ihn beugten, der warme, süße Duft von Milch, all das verblasste und schwand endlich ganz und gar aus seiner Erinnerung. Sie hörten eine lange Nacht über das Altern von Margot Litten. Es sprachen Julia Fischer, Christian Baumann und die Autorin. Manuskript und Regie die Autorin. Ton und Technik Helge Schwarz. Redaktion Hans-Dieter Heimendahl.